Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ich stelle das jetzt aber so dar, als ob das die Ursache ist. Na, Verschwörungstheorie, wer weiß. Strippenzieher und so. Nein, der Fullerin hat mich da irgendwie angetwittert und hat das, glaube ich, auch ins Bett kurz gepackt. Ich weiß aber, ich habe es irgendwo anders gelesen. Also, ich lasse mich da mal überraschen. Übrigens, wenn ich dann später weg sein sollte, ich verabschiede mich ja noch heute nicht, sondern verschwinde dann einfach. Du müsstest ja meinen Aufzeichnungs-User auch im Zweifel... Ach so, nee, du kannst nicht kicken, aber kicken nee, gut. Ich kann nur muten. Na ja, gut, im schlimmsten Fall läuft er durch bis morgen früh, aber mal gucken, was dann passiert. Aber dann ist ja auch keiner da, der das könnte. Das könnte nur Fullerin, ne? Also Infosorg hat es letztes Mal gemacht. Ich muss den User mal umbenennen, das ist so image-schädigend für mich. Ich bin schon darauf angesprochen worden, warum ich ständig bei der AÖ rausfliege. Ja, dann streu doch mal gut. Ja, das stimmt eigentlich. Du meinst, wenn gerade der GPW gesunken ist? Habe ich jetzt nicht verstanden. Nochmal. Mann, Achim, GPW, Gates per Week. Ach so. Ich habe doch einen Index geschaffen. Reicht der denn mittlerweile? Oder ist die Maßeinheit nicht schon viel zu groß? Wenn der Index auf 0,1 liegt, dann schließen wir nicht aus, dass es nochmal ein Gate gibt, aber es ist halt sehr wenig, das wäre Optimum. Auf wen warten wir denn noch, damit du anfangen kannst? Eigentlich auf den Uwe, weil der einmal pünktlich ist. Der Crayon ist gerade gekommen, das ist gut. Hallo. Moin, sind wir 5, dann fangen wir einfach an. Wir sind 5, ne? Jetzt sind wir auf jeden Fall 5. Okay, also, wer macht Leitung, wer macht Protokoll, wie immer? Oder möchte sich jemand vordrängen? Ich habe kein Problem damit. Ich möchte das sogar ab und zu mal. Nach einem Satz zwischendurch, mute bitte meinen Aufzeichnungs-User, falls ihn keiner rauskicken kann. Ja, wobei hilft das, weil hören kann der dann nicht immer noch. Ich versichere an Eidelstadt, sollte er doch noch was hören, werde ich es löschen und informieren darüber, dass der Weg nicht funktioniert. Ich weiß es aber nicht. Okay. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. So, links ist Pat. Ich habe es gerade schon in einer Runde gesagt, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ich habe gerüchteweise gehört, um 11 Uhr soll möglicherweise die IT hier, also Pat und Vicky, runtergefahren werden für eine unbestimmte Zeit. Das ist ein willkommener Grund, auch mal um 11 Uhr fertig zu werden. Also nochmal eben die ernst gemeinte Frage. Wer will Leitung machen? Wer will Protokoll machen? Hallo. Also ich mache gerne Leitung, aber einer muss schreiben. Also ich schreibe mit, der faire Pirat, aber bitte auch andere noch, insbesondere wenn Beiträge sind, bitte selber eintragen. Dann. Ich kann dich gerne unterstützen beim Schreiben. Okay. So, dann öffne ich die Sitzung um 21.03 Uhr, fast pünktlich. Dann tragt euch bitte eben unter anwesend, beziehungsweise die anderen unter entschuldigt oder unentschuldigt ein. Die Liste ist ja immer noch ziemlich lang. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen, die Leute, die so gut wie gar nicht mehr hier waren, anzuschreiben, weil eben das GPW zu groß ist im Moment. Gibt es Fragen zur Tagesordnung? Wollt ihr noch Ergänzungen vornehmen? Okay, dann wie gehabt, wenn euch noch was einfällt, einfach unter Sonstiges dann nochmal eintragen. Ja, ich trage zwei, drei Sachen wahrscheinlich noch dazu. Gibt es Fragen zum Protokoll vom letzten Mal oder einen Grund, warum es nicht genehmigt wird? Scheint auch nicht der Fall zu sein. Haben wir Mitgliederzugänge oder Abgänge? Auch keine. Gut, offene Aufgaben. Die erste Aufgabe ist eigentlich schon zu, Liquid Barcamp. Haben zwei PMs gemacht, eine davor, eine danach. Die hat mäßigen Widerhall in den Medien gefunden, aber ich glaube, Barcamp selbst war ein ziemlicher Erfolg. Ich hatte mit Till telefoniert, alles Weitere kann der Uwe ja mal eben in 2-3 Minuten erzählen, wenn er kann, wenn er jetzt die Zeit hat. Oder Harald, der war ja, nee, Harald hat nur einen Stream gehört, ne? Ja, ich war da, das war eine sehr angenehme Veranstaltung. Es gab erst eine längere Schulung und dann verschiedene Slots zu verschiedenen Themen. Das ist auch so kurz in der PM so drin. Da sind auch unten die Links dazu drin, zu dem Pad, falls da jemand mal reinschauen will. Und auch sonst war es ganz nett, auch da mal ein bisschen die Leute kennenzulernen, die sich da was mehr mit beschäftigt hatten. Okay, gab es für die ÖA irgendwas Wichtiges, was da passiert ist? Nee, direkt nicht. Es hat mich zwei Leute auf Sachen angesprochen. Die suche ich mir jetzt aber gerade raus und packe die unter Sonstiges. Und das hat aber auch nichts mit dem Barcamp zu tun, insofern... und ja, und allgemein waren dort halt eher Leute, die natürlich der Sache positiv gegenübergestellt sind und ich sag mal so, die Herrscherkritiker tun sich sowas dann vielleicht nicht an. Was sich gewünscht wird, das ist auch in der PM unten drin, das war so ein bisschen die Überlegung zu sagen, man versucht da ein System zu machen, dass die Delegationen, die man vergeben hat, irgendwo automatisiert einem ja darstellt, beziehungsweise dann in irgendwie einer regelmäßigen Form so eine Berichterstattung eingibt, per Mail zum Beispiel, wer hat wann über was für mich selber abgestimmt, sodass man da ein bisschen was einfacher hat und nicht da selber dann irgendwo sich da durchhangeln muss. Und um auch dann sich selbst so ein bisschen die Überprüfung zu geben, ist das eigentlich noch in Ordnung, wem ich da quasi meine Delegation gegeben habe? Oder hat er das auch weitervergeben an Leute, die ich gar nicht will und kommt da hinterher auch ungefähr das raus, was ich irgendwie mir vorgestellt hatte? Okay, Harald, hast du noch irgendwas Ergänzendes? Also das, was ich noch interessant fand, war, dass berichtet wurde, dass es in Sachsen oder Thüringen, ich glaube Sachsen, eine Stelle gibt, wo man anrufen kann und dann eben Klarnamen checken kann, falls man mit irgendeiner Thematik irgendwie Sorgen hat. Sodass also die Klarnamen-Thematik, die ja auch von diesem Konsortium von Liquid Feedback angemahnt worden ist, dann dort quasi indirekt gelöst wird auf dem Wege. Das ist eine interessante Info. Kann da jemand mal die Telefonnummer oder den Ansprechpartner aussuchen und das dann irgendwann ins Protokoll packen? Weil das ist nämlich nicht, also deshalb nicht ganz unwichtig, weil es durchaus gerade auf Bundesebene jetzt von dem Bundesparteitag Initiativen gibt, die möglicherweise zu kritischen Nachfragen seitens der Medien führen könnten. Es gibt eine, gibt es auf jeden Fall schon, da steht aber ein Klarname drin und der Typ ist auch bekannt aus Niedersachsen. Ja, ja, also check das und trag das dann ein. Okay, dann an die Runde gefragt. Habt ihr noch Fragen? Okay. Nächstes Thema war ja unser Hauptthema, glaube ich. Hat mich auch, glaube ich, die letzten 7 Tage wieder 20, 25 Stunden gekostet. Der Vorstandsbeschluss zum Klaus. Ich will einmal ganz kurz in die WA berichten, was so die Vorgeschichte war aus Seiten oder seitens jetzt unserer Arbeit. Also ich bin Sonntagnacht erst mal angerufen worden zu der Geschichte, grob informiert worden. Einfach nur für den Fall, dass da mich schon einer darauf anspricht öffentlich. Und nach unserer ÖA-Sitzung von der letzten Woche, die in meinen Augen sehr produktiv war und sehr geordnet und sehr zügig war, sind wir dann sowohl der Uwe als auch ich in die nicht öffentliche Sitzung geholt worden vom Landesvorstand. Dann sind wir noch mal kurz auf den aktuellen Stand gebracht worden. Und ich hatte dann empfohlen, weil der Klaus halt schon getwittert hatte, also da mit 3 Messer im Rücken Tweets, ihr müsst da jetzt ziemlich zügig eine Stellungnahme auf die Webseite packen, auf euer Vorstandsportal, habe aber davon abgeraten, da irgendwie eine PM oder ähnliches zu Hause zu bringen. Die Problematik an der ganzen Geschichte kann man jetzt ganz gut erklären, weil Klaus hat ja gestern selbst eine Stellungnahme dazu abgegeben. Er schließt sich im Prinzip aus dem Inhalt der ganzen Geschichte. Aus meiner Sicht war es unmöglich, da wirklich jedes Detail preiszugeben in der Öffentlichkeit, jetzt unabhängig von der ganzen Geschichte, Persönlichkeitsschutz und Datenschutz. Es hat dann am Mittwoch gegen Mittag ein Update gegeben. Das kann ich auch ganz kurz erklären. Ich habe morgens einen Anruf gekriegt von einer bekannten Spiegelredakteurin. Die hat mich gar nichts gefragt, sondern hat einfach nur gesagt, es geht um Klaus Hammer. Ich erzähle jetzt mal die Geschichte, soweit ich sie recherchiert habe. Dann hat sie die erzählt, so wie sie auch im Spiegel stand. Und ich habe dann gesagt, ja, sie haben gute Quellen und im Groben ist es richtig, aber ich kann Ihnen da jetzt nicht jedes Detail bestätigen, weil da vieles Hörensagen ist. Du kannst es in dem Moment, du darfst es und sollst es auch nicht abstreiten. Ich hoffe, das sieht jeder so. Was ich ganz witzig fand, sie sagte dann wohl irgendwie noch, das mit der Mülltonne glaube ich nicht, aber geschrieben hat es dann trotzdem im Artikel. Was ich an dem Artikel persönlich ganz gut fand, war, dass der Landesvorstand in einem eigenen Absatz da ziemlich gut bei weggekommen ist, also der jetzt restliche Landesvorstand, weil sie also auch dort geschrieben hatte, dass es also juristisch halt völlig korrekt war, wie der Vorstand gehandelt hat. So, gibt es bis dahin Fragen dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. Was danach passiert ist, das ist eine Sache, die müssen wir irgendwann vielleicht mal, ja, ich weiß nicht, ob es in so einem großen Kreis ist, sinnvoll ist, das zu thematisieren. Also ich weiß von mehreren Leuten mittlerweile, dass also auch ein sehr weiter Kreis informiert war. Also zum Beispiel wusste auch die Fraktion seit Montag davon. Ich kann an der Stelle jetzt, zumindest was die Leute aus der AGÖA angeht, einfach nur darum bitten, wenn ihr mit Journalisten sprecht, überlegt euch, was ihr Journalisten sagt. Und auch wenn ihr irgendwas unter der Hand weitergebt, überlegt immer, ist es jetzt wirklich im Sinne der Piraten, Oder ist es vielleicht eher, was auch immer, persönliche Gründe, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen möchte? Wer weiß, hat einer von euch schon mal vor so einer Situation gestanden? Nee. Zum Glück also, nicht. In dem Fall war es einfach so, dass ja, durch diese Details, ohne jetzt bewerten zu wollen, weil ich, wie gesagt, das ist ja alles unbestätigt und ist das, was Klaus in seiner Stellungnahme eigentlich auch dann geschrieben hat, das hat von vorne bis hinten dem Image der Piraten geschadet. Ich hatte also auch mehrere Anrufe, also auch nur zwei private, wo es eigentlich um eine ganz andere Sache ging. Privat heißt ja, ich hatte jemand angerufen, weil er wusste, dass ich Pressesprecher der NRW-Piraten bin und suchte Kontakt wegen irgendwas anderem und hat mich dann auf die Sache angesprochen. Und was da wirklich immer hängen bleibt, ist die Piraten und ihr habt da einen rausgeschmissen und ihr habt da Probleme mit dem Datenschutz. Das ist das, was so in der Öffentlichkeit dann hängen bleibt. Was mich auch tierisch angenervt hat, ich habe das privat geblockt, das war, wie halt Teile der Fraktion in der Öffentlichkeit zumindest am Mittwoch damit umgegangen sind. Also wen das interessiert, der kann sich gerne mal auf meiner privaten Homepage tummeln und sich das angucken. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, das war mehr so ein einmal zurückschießen, weil wir halt aus meiner Sicht völlig zu Recht die Aktionen einzelner Fraktionsmitglieder der letzten Monate kritisiert haben bezüglich der Transparenz. Fraktion ist sowieso noch ein Thema für sich, denke ich mal, vielleicht nachher. Ja, ich will das jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe packen. Wie gesagt, ich habe mir meinen Frust da irgendwie Donnerstag, Freitag runtergeschrieben, habe dann echt nochmal zwei Tage gewartet, veröffentlichst du das oder nicht. Ich habe das auch mal den Vorstandsleuten gezeigt und habe dann Samstagmittag entschieden, ich mach's. Aber das ist ja jetzt nicht Thema für die ÖA, denke ich. Gibt es denn aus eurer Sicht, weil im Prinzip war ja, also der Vorstand hat sich so ein bisschen auch auf das verlassen, was wir so gesagt haben, also was Uwe und ich am Dienstagabend gesagt haben und was ich am Mittwoch, nachdem also klar war, die Geschichte ist zumindest bei einer Journalistin schon komplett bekannt. Immer, wie gesagt, dass da auch Details aufgrund von Hörensagen dabei waren. Irgendwas, was wir anders hätten machen können oder sollen? Oder gibt es Ratschläge von eurer Seite? Weil mich interessiert da auch immer einfach meine Meinung. Ich meine, ich weiß ja nicht genau, was da abgelaufen ist letztendlich, wie da in dem Vorstand mit dem Klaus Hammer verblieben ist. Aber wenn natürlich dann sowas getwittert wird und so weiter, da kommen natürlich Fragen auf automatisch. Da wird automatisch überall nachgebohrt, ne? Ja, ich habe, also grundsätzlich, ich habe mit dem Nachbohren kein Problem, was mich, oder mit dem Nachfragen, weil dann kann man nämlich sagen, warte 10 Stunden oder warte einen Tag bitte, oder ich kann dir jetzt überhaupt nichts sagen, weil es halt Persönlichkeitsrechte und Datenschutz betrifft. Aber das Problem ist, wenn dann Leute ankommen und auch Piraten darunter und auch Piraten aus dem Landesverband und auch Leute, von denen ich eigentlich annehmen sollte, sie sind 3x7 gewesen und haben eine gewisse Medienkompetenz oder sollten die sich auf jeden Fall tunlichst innerhalb der nächsten 4,5 Jahre aneignen. Wenn dann so gezielt Tweets herausgesucht werden von einzelnen Leuten, dann geguckt wird, aha, das passt in mein Beuteschema, das passt in mein Beuteschema und jetzt haue ich mal so richtig drauf. Das ist das, was mich persönlich nervt. Ich meinte jetzt auch nicht näher, dass du angebohrt wirst, sondern dass eben andere, im Prinzip aus dem Vorstand oder die aus dem näheren Kreis sind, angebohrt werden und eventuell dann jemand da wieder ein Wort fallen lässt, da wieder ein Wort, dann baut sich was zusammen, ne? Ja, aber das ist, glaube ich, nicht passiert in dem Fall. Ich kann da jetzt, ich stecke in keinem drin, aber das ist einfach so meine Einschätzung von der ganzen Geschichte. Also ich habe da gerade drüber nachgedacht. Ich denke nicht, dass man etwas hätte anders machen können. Wohl aus Sicht des Vorstandes, vom Umgang her, als auch aus Sicht der AGÖA. Also mir fällt wirklich nichts ein. Wobei ich jetzt das Urteil nicht bewerten möchte damit oder so. Einfach nur, was hätte man anders machen sollen? Nee, es geht ums Urteil, geht es gar nicht. Das ist auch nicht unser Job, das zu kommentieren. Also ich habe auch, was das Urteil selbst angeht, habe ich nur ein oder zwei Fragen dazu gehabt und da habe ich dann halt auch nur auf die Satzung verweisen können und müssen und habe gesagt, also das ist grundsätzlich ein Recht unseres Landesvorstands, Ordnungsmaßnahmen auszusprechen und habe auch darauf verwiesen, dass also jemand, der von einer Ordnungsmaßnahme betroffen ist, dagegen Einspruch einlegen kann beim Landesschiedsgericht grundsätzlich. Und dann musste korrigieren, dass also ein Landesvorstand einfach auch so einen Parteiausschluss aussprechen kann, was meines Wissens nicht möglich ist. Also wer das jetzt anders weiß, kann mich gerne korrigieren, aber ich denke, das geht nur über das Landesschiedsgericht. Genau das wollte ich damit sagen. Ich wollte nicht die Strafe an sich oder die Ordnungsmaßnahme, da hätte es ja durchaus andere Möglichkeiten gegeben, aber wertungsfrei. Der ganze andere Rest, wie er gelaufen ist, nach den Informationen, die ich jetzt heute habe, sehe ich nicht, dass man, und vor allem für uns, man hätte nicht anders reagieren können. Der Vorstand hat ganz klar was geschrieben. Es gibt da ein paar Diskrepanzen zwischen Klaus und dem Vorstand, wie Dinge gelaufen sind, in ein paar wenigen Details. Aber gut, dafür ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Das wollte ich auch noch sagen. Ich meine, im Prinzip können wir mit dem Ergebnis leben, denke ich mal. Also ich habe natürlich die Medien verfolgt. Ich habe die Kommentare von den ganzen Artikeln auch gelesen, also zumindest immer diagonal gelesen. Also natürlich hast du da immer so den einen oder anderen Bäscher bei den Kommentaren, aber in der Masse waren also bei den Artikeln, ist also nicht der Vorstand als solches kritisiert worden, sondern es ist halt so ein allgemein diffuses Gefühl, so was läuft denn da wieder ab und völlig dubios und abenteuerliche Geschichte. Aber dagegen kannst du dich halt nicht wehren, wenn das dann auch noch so kolportiert wird, wie es in dem Fall gewesen ist. Ich weiß nicht, Engelbert, du bist ja auch dabei. Sag du mal was dazu. Du bist Journalist. Ich weiß nicht, ob man Klaus hätte fragen können, ob er sich an dem Abend zumindest, ob man da einen Waffenstillstandsvertrag hätte schließen können, weil die Geschichte vor allen Dingen mit dem Messer im Rücken hat schon für ziemlich Jubel gesorgt. Und vor allen Dingen für Gerüchte. Das ist versucht worden. Also da müsste einfach auch nur Fitz Beitrag lesen und was Chrissy auch mal getwittert hat und auch was in der nachfolgenden Stellungnahme steht. Das ist am Dienstagabend versucht worden. Also es ist auch über so Sachen gesprochen worden wie Rücktritt und welche Möglichkeiten gibt es grundsätzlich. Und es ist Klaus, soweit ich das weiß, auch die Möglichkeit eingeräumt worden, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben vor Veröffentlichung. Das hat er alles wohl nicht wahrnehmen wollen können oder subjektiv gedacht. Das ist nicht. Ich war bei dem nicht öffentlichen Teil, als das alles besprochen wurde, nicht dabei. Das weiß ich jetzt auch nur vom Vorstand. Aber das ist eben eine Diskrepanzen, die ich meinte. Ja. Ich habe also, was mir geblieben ist, also gegenüber Journalisten, ich habe da so mit zwei, drei Journalisten, die ich auch ein bisschen besser kenne, habe ich dann natürlich dann auch nochmal so ein Hintergrundgespräch über die ganze Sache geführt und den habe ich dann versucht, zumindest so zu stecken. So nach dem Motto, sie können natürlich schreiben, alles, was aus ihrer Sicht richtig ist, aber vielleicht berücksichtigen sie auf eine Sache auf jeden Fall. Der Vorstand hat eine klare Linie gezogen, sehr eindeutig, sehr schnell und sehr unmissverständlich gehandelt. Und übertragen Sie mal unser Verhalten, also unser, damit meinte ich jetzt des Landesverbands und des Vorstands, auf das anderer Parteien und überlegen mal, wie sowas in anderen Parteien abläuft. Da ist teilweise der Grund des Rücktritts oder des Rausschmisses noch ist bis heute nicht raus. Also Stichwort Christian Lindner in Berlin zum Beispiel. Und das ist dann auch da angekommen bei den Journalisten, mit denen ich darüber gesprochen habe. Das Dumme ist, eine Außenwirkung ist es wahrscheinlich nicht angekommen, sondern sogar die Piraten haben Datenschutzprobleme, so wie du es gerade geäußert hast. Leider. Ja. Gut, aber auf deine Frage nochmal einzugehen, was hätte der Landesvorstand anders machen können, um genau das zu verhindern? Ich habe auch Tweets von Leuten gesehen, die gesagt haben, naja, zumindest wird es bei den Piraten nicht unter den Teppich gekehrt. Wobei dafür Klaus ja selber verantwortlich ist, dass es nicht unter den Teppich gekehrt wurde. Er hätte ja schweigen können. Die Frage ist, wie lange er dazu noch schweigen hätte können, denn ich meine, die Daten sind ja rausgegeben worden, laut seiner Darstellung sind die Daten der Staatsanwaltschaft übergeben worden, die bis dahin gegen Unbekannt ermittelte und jetzt nicht mehr gegen Unbekannt ermitteln muss. Mit einem Wort, das war nach dieser Nummer auf dem Weg an die große Glocke, da hätte irgendwann noch jemand gefragt, ja, woher haben sie denn diese Aufzeichnung jetzt? Ne? Und sobald man so eine Nummer einmal anfängt, ist das eben auf dem Weg in die Öffentlichkeit. Und da wären wir bei Diskrepanz Nummer 2. Sind sie dem Staatsanwalt übergeben worden oder sind sie dem Anwalt von E&F übergeben worden? Ja, aber das sind jetzt alles Sachen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir mit der ÖA nichts zu tun. Da können wir uns nach 23 Uhr gerne unterhalten, privat beim Bierchen, aber das muss nicht hier sein. Weil das ist nicht unser Job, das zu beurteilen. Das Einzige, was ich jetzt zu der Sache noch sagen möchte, ist, was mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen ist und was im Prinzip aber in die Richtung geht, was du als Diskrepanz beschrieben hast. Die Stellungnahme von Klaus ist ja gestern auch ansatzlos gekommen. Ne? Also um 18.21 Uhr war das Ding dann auf einmal öffentlich. Was meinst du mit ansatzlos? Ansatzlos heißt, dass seine schriftliche Stellungnahme einfach als E-Mail an einen unbekannten Verteiler geschickt wurde mit der Bitte, das auch zu veröffentlichen. Und ich ab 18 Uhr, Viertel vor sieben, habe ich das gelesen ungefähr. Dann habe ich seine Stellungnahme schnell gelesen, ob da irgendwas Wichtiges bei ist. Und habe dann halt dem Vorstand nochmal hinterher telefoniert. Nach dem Motto, Achtung, Klaus hat veröffentlicht, da werden sich Journalisten möglicherweise gleich wieder drauf stürzen. Lest euch das bitte durch und überlegt, ob ihr das auf die Webseite packen wollt. Das habe ich empfohlen, also dass das auf die Webseite gepackt wird. Und habe auch gesagt, vielleicht ein, zwei erläuternde Sätze dazu. Und wenn ihr wollt, könnt ihr aus meiner Sicht zumindest, ist es sinnvoll, auch gerne kommentieren, was Klaus bezüglich seines eigenen Rücktrittsangebots geschrieben hat. Und das, ich habe aber den Text selbst, habe ich nicht, der dann formuliert wurde, habe ich jetzt inhaltlich nicht groß beeinflusst. Mir ging es halt nur darum, dass ich es als sinnvoll erachtet habe, dass also die Stellungnahme von Klaus auf jeden Fall sofort auf unserem Portal erscheint. Und es wäre schön gewesen von Klaus zu sagen, wenn er, wie er das geschrieben hat vorher, dass er keinem schaden will, dann hätte er zumindest 2-3 Stunden vorher mich anrufen können oder jemand vom Vorstand. Ich habe eine Stellungnahme fertig. Wie wollt ihr damit umgehen? Und dann kannst du das in aller Ruhe machen und musst es nicht um 6:45 hektisch machen, weil wir sind alle ehrenamtlich tätig. Und ich sage es ganz ehrlich, also die letzte Woche hat mein Privatleben wegen dieser Kacke ganz schön gelitten. Und das will ich einfach jetzt nicht auf eine Stufe setzen mit dem Wahlkampf, wo ich das freiwillig und gerne gemacht habe. Werden als weniger, fürchte ich. Also jetzt vielleicht nicht von diesem Kaliber, aber grundsätzlich werden wir Angriffen der fairen und unfairen Art in Zukunft verstärkt ausgesetzt. Ne? Ja, ich denke da gerade kurz drüber nach. Ich hatte ihm ja genau dazu geraten, im Rahmen des Podcasts eben zu sagen, so hör mal, es wäre schön, wenn der Vorstand vorher davon erfährt, ist es denn in Ordnung für dich? Das habe ich ja im Podcast gefragt und hat er gesagt, ist in Ordnung. Ich hätte vielleicht noch mal extra sagen sollen, dass mit dem Text dann genauso verfahren werden soll. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Hätte Klaus aber vielleicht auch selber drauf kommen können. Ja, und meine Info war, dass das irgendwann im Laufe der Woche passiert, aber nicht direkt am Montag. Ja, ich habe den Fitz angerufen und informiert. Ich glaube, ich meinte die Veröffentlichung des Podcasts. Ja. Ich habe Fitz 3 Stunden vorher angerufen und informiert. Ah, okay, gut. Ich hätte bei dir auch noch mal zusätzlich durchstellen können, zugegebenermaßen, ja. Danke. Wobei ich es also eher von Klaus halt erwartet hätte, aber ist okay. Gut, ja, gibt es sonst noch irgendwie Beiträge von eurer Seite dazu? Fürs Protokoll, was hätte die AG Öffentlichkeitsarbeit und der Restvorstand besser machen können? Habe ich jetzt entweder was überhört oder es gab eigentlich nichts. Obwohl du mehrmals gefragt hast. Ja, das ist... wie gesagt, das ist ein bisschen blöd, weil du sitzt, im Nachhinein ist natürlich immer schlauer und im Nachhinein hätte ich zum Beispiel gesagt, okay, das, was Mittwochmittag stand, da stand, hätte man möglicherweise auch schon Dienstag Nacht dahin schreiben können, grundsätzlich. Aber ich glaube auch, dass wir das einigermaßen ordentlich gehandelt haben. Sonst würde ich den Vorstand an der Stelle auch gegenüber der Öffentlichkeit nicht so vehement verteidigen. Ja, besser ist auch immer so die Frage, ne? Anders gibt es vielleicht einige Optionen. Ob die besser gewesen wären, ist super schwer zu beurteilen. Was auf jeden Fall viel Unruhe in den Landesverband gebracht hat, war, dass da mehr Fragen aufgeworfen wurden, sowohl durch die Veröffentlichung am Mittwoch als auch durch die am Dienstag, also beantwortet wurden. Und sobald das der Fall ist, fangen die Spekulationen an. Das ist ein Naturgesetz. Und dann kommen die abstrusesten Spekulationen auch ins Spiel. Dann überlegen sich die Leute, die Klaus Hammer näher stehen als dem, sag ich mal, Rest des Vorstands vielleicht. Haben die den irgendwie hingehängt als Sündenbock? Haben die den geopfert für irgendeinen Konflikt mit dem Vorstand? Wenn keine Hintergründe bekannt sind, dass es jetzt mit dem Konflikt in Gelsenkirchen zusammenhängt, dann kommen da zahlreiche andere innerparteiliche Konflikte ins Spiel, die da irgendwie ursächlich gewesen sein können. Von daher kann man sich fragen, ob man nicht wenigstens die Hintergründe hätte andeuten können. Wieder andererseits, wie viele Spekulationen hätte das verhindert? Ich glaube, das hätte sogar mehr ausgelöst. Und ich bin da völlig bei Korax, der ja eigentlich sonst auch immer einer derjenigen ist, die auch erst schießen und dann fragen. Entschuldigung, Korax. Der hat gesagt, wieso steht doch alles in der Stellungnahme, was ihr jetzt zurzeit wissen müsst, reicht doch. Sinngemäß hat das so gesagt. Also was ich an mehreren Stellen auch in Antworten, Kommentaren unter Blogs und so weiter geschrieben habe, denke ich jetzt extrem wichtig, dass dieses Thema, was ist denn da jetzt datenschutzrechtlich falsch gemacht worden, dass das definitiv in die Öffentlichkeit gehört, zumindest anonymisiert, weil man daraus lernen kann und alle, die eine Datenschutzerklärung unterschrieben haben, sich eben wirklich auch nochmal klar werden, wo muss ich aufpassen und was muss ich vielleicht auch nochmal wieder lesen in meiner Datenschutzerklärung, weil das sind einfach Dinge, die gehören auch für eben sozusagen Qualitätsmanagement in die Partei und auch in die Öffentlichkeit. Ja, das ist was Grundsätzliches, da sollten wir uns in der ÖA auch vielleicht nochmal drüber unterhalten. Ich neige manchmal dazu, das Thema etwas zu vernachlässigen, weil ich das aus meinem eigenen Job der letzten 10, 15 Jahre gewohnt bin, mit bestimmten Dingen halt aufgrund von DSVs oder Non-Disclosure Agreements so umzugehen. Weil ich sag mal, es ist ja oft so, dann sagt dir einer, pass auf, du musst deine Datenschutzerklärung abgeben, dann nimmst du das Teil, unterschreibst das, schickst das los, hast es im Zweifel, wenn überhaupt, nur überflogen oder gar nicht gelesen und weißt im Endeffekt höchstens über diese Datenschutzbelehrung dann ein bisschen mehr. Aber auch da sind natürlich dann Themen, die dargestellt werden, die mehr so im Allgemeinen liegen und von daher kann man aus Fehlern halt immer lernen. Das ist ja ein klassisches Thema, was auch in dem Medizinsystem diskutiert wird, wo man ja auch eigentlich gerne alles verschweigt und deswegen eben der Qualitätsmanagement-Effekt auf der Strecke bleibt. Ne? Ja, wobei ich bei diesem Fall glaube, aber da machen wir danach echt, glaube ich, einen Schlussstrich, wenn ihr dann nicht sonst noch was Wichtiges habt. Das ist mehr geeignet, um zu einem allgemeinen Aufruf beziehungsweise einer, keine Ahnung, Schulung will ich das jetzt nicht nennen, wie man grundsätzlich mit Fragen aus der Öffentlichkeit umgeht und wie man mit Drucksituationen umgeht, wenn man im Fokus der Öffentlichkeit steht. Wegen einer Morstier. Okay, habt ihr noch Fragen zum Thema? Mach bitte Push.Trox 03-Wahl. Dann würde ich sagen, machen wir da jetzt erstmal einen Haken hinter. Und nächstes Thema ist Funktionsprüfung. Da übergebe ich jetzt einfach mal an Oliver. Ja, das Pad mal wieder suchen. Gut, ich habe ja das letzte Mal gesagt, da kommen jetzt zwei Ausschüsse und da wird das Thema behandelt, beziehungsweise es kommt zumindest der Umweltausschuss. Und da hatten ja, ich hatte die Texte von Danebot und Heidemarie auch geschickt. Ja, da hieß es ja, okay, wir wissen leider nichts, nicht so, da ist gerade was in der Schwebe, wartet mal noch ein paar Tage. Die Ausschüsse sind jetzt gelaufen. Ich habe mich irgendwie doppelt. Die Ausschüsse sind jetzt irgendwie gelaufen und ich habe unten angegeben, wo demnächst die Protokolle erscheinen. Es dürfte eigentlich nur noch ein paar Tage dauern, dann kann man da in den Protokollen auch nachlesen, was passiert ist in den Ausschüssen. Ja, bei uns im Bauausschuss wurde es auch noch behandelt auf Drängen der CDU, die da eine extra nochmal eine Anfrage an den Minister gestellt haben. Wir haben dazu auch eine Stellungnahme abgegeben, laut unserer Parteiposition. Und die Landesregierung, weiß noch nicht genau, wie sie es bürgerfreundlich gestalten will. Sie möchte das durchziehen, aber sie möchte das Ganze bürgerfreundlich gestalten. Und hat dazu aber noch kein Konzept. Ja, dann hatte die Regierungskoalition auch noch im Umweltausschuss wohl ein Beispiel genannt, dass in Solingen durch so ein Rohr... Warte mal eben, Creon. Ich weiß nicht, wer das ist, aber die SIP-Wahl aus 0361. Kannst du bitte mal auf stumm stellen? Also, ich hab's mir mal lokal stumm gestellt. So, ja, die haben ein Beispiel gebracht, die Regierungskoalition, dass in Solingen es eine Undichtigkeit eines Rohres gegeben hatte und da es große Probleme gab, Umweltprobleme. Es hat sich aber dann, nachdem wir das recherchiert haben, zwischen den beiden Ausschüssen herausgestellt, es war kein Rohr, sondern ein Kanal. Das heißt, da kann man gar keine Dichtigkeitsprüfung machen. Da kann man also keine Druckluft aufbauen. Es war außerdem ein Firmenanschluss und es war schon längere Zeit bekannt, dass es da Probleme gibt, weil man konnte an der Oberfläche bereits die Feuchtigkeit sehen. Das heißt, da hätte man auch durch eine Prüfung auf Verdacht, denn es hatten schon Anwohner gemeldet, dass da was ist, auf Verdacht den Fehler entdecken können. Gut, soweit der Stand. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich hoffe einfach mal, dass diese Protokolle langsam online gehen, dann kann ich einfach darauf verweisen. Ich würde vorschlagen, da die nächsten Ausschüsse jetzt noch ein paar Wochen dauern, außerdem die Landesregierung nicht so aussieht, als ob sie relativ schnell da Anträge bereitstellt, sondern ich habe eher den Eindruck, die lässt das jetzt erstmal ein bisschen laufen, bis sie ein Konzept hat und wird dann Anträge stellen. Hintergrund ist übrigens noch, dass die Landesregierung ja jetzt die Erlaubnis praktisch hat, dass sie auf dem Landesebene Regelungen machen kann und dass es keine Bundesregelung bedarf. Dann dürfen auf Landesebene Regelungen erlassen. Das ist noch so ein so eine Sache, die jetzt in den letzten Wochen daraus kam. Ja, und da das alles wahrscheinlich noch ein bisschen dauert, würde ich denen, die jetzt vorhatten, die PM zu schreiben, durchaus sagen, sie können ruhig die PM schreiben. Also wir müssen da jetzt nicht auf irgendwie in den nächsten Tage warten. Das dauert noch eine Zeit. Das heißt, wenn eine PM raus soll, dann kann die jetzt auch in den nächsten Tagen oder zwei Wochen raus. Und wenn sich dann die Sache nochmal ändert, wird die Landesregierung ihre Anträge vorstellt und so weiter, dann kann man ja nochmal eine PM rausschicken. Okay, so würde ich das sehen. Frage von mir, wolltest du dich dann da dran hängen? Hier, Sip, ich habe keinen Bock, dich zu muten, lass es selbst machen. Er hat aber darum gebeten, dass ihm ihn jemand mutet. Okay, gemacht. Das ist der Mainman, der nur über die Sippern. Okay. Creon, damit da nicht so ein, in Anführungszeichen, Desaster passiert wie bei der letzten, wolltest du dann mit dem Dunnebot und mit dem Uwe und ein, zwei Leuten aus der ÖA dich kurz schließen und ihr packt das dann einfach mal in Pad und macht dann eine runde Sache draus? Wer ist denn derjenige, der an der PM basteln wollte? Was heißt, wer ist sozusagen die Kontaktperson außer Uwe? Also ich hatte dazu noch nichts bisher geschrieben, bin in dem Thema auch nicht drin, aber ich kann gerne mich da irgendwo einbringen, ja. Ansonsten kann ich es machen, aber ich kann das jetzt nicht immer ganz kurzfristig, was die Zeit angeht. Aber wenn es jetzt nicht zeitkritisch ist, dann kann ich mich da gerne auch mit reinhängen, weil ich kenne das Thema inhaltlich auch. Also zeitkritisch ist, wie ich gesagt habe, nichts. Meine Frage war nur, wer das denn jetzt in die ÖA reingebracht hat, oder ist das einfach nur ein Thema, was schon lange auf der Liste steht? Du hattest das mal irgendwann reingebracht. Im Juni, Juli. Einfach als Stichwort. Also ich kann gerne noch helfen beim Lektorieren oder Schreiben. Das war, als die, als es darum ging, dass es nicht mehr eine Dichtheits- oder Dichtigkeitsprüfung, sondern jetzt Funktionsprüfung wird und unter einem neuen Namen halt versucht wieder, wird das einzubringen. Irgendwann, das muss irgendwann kurz vor der Sommerpause gewesen sein. Aber ist auch egal, müssen wir jetzt nicht stundenlang drüber reden. Das ist, ich bin da gerne dabei. Machen wir das halt einfach. Ja, mach du, zieh dir die Kappe auf dafür, hau mich einfach drauf an und, dann kriegen wir das irgendwie innerhalb von 48 Stunden, wenn du sagst, jetzt machen wir was, kriegen wir das auch hin. Okay, soweit. So, nächstes Thema. VDS. Ich habe immer die Scheißthemen, stelle ich gerade fest. Ich habe zugegebenermaßen erst heute wirklich genau recherchiert, was wir da machen können. Am Samstag ist der Aktionstag vom AK-Vorrat. Es gibt druckfertige Plakate, beziehungsweise Plakate können noch bestellt werden. Flyer sind druckfertig da. Das sind aber keine Piratenflyer. Es gibt also nichts von den Piraten. Ich habe zumindest nichts gefunden. Der Landesvorstand, beziehungsweise der Landesverband hat das offensichtlich auch nicht auf dem Schirm. Also ich glaube nur in Münster mal eine Anfrage gesehen, ob die da einen Infostand zu machen wollen. Und ich habe halt von den Mecklenburgern schon eine PM dazu gefunden. Mein Vorschlag, maximale PM dazu schreiben, auf den AK-Vorrat verweisen. Und ansonsten haben wir uns da irgendwie als Partei wieder ein bisschen blamiert. So ganz mal eine ganz ultimativ subjektiv persönliche Einschätzung. Ja, ich hatte dazu auch in dem Länderbund gesprochen und gefragt, ob da bundesweit was geplant ist, war aber auch nicht. Das heißt, es scheint nirgendwo so richtig auf dem Schirm gewesen zu sein. So, Frage in die Runde, machen wir gar nichts, aber schreiben wir zumindest nochmal eine PM dazu am Donnerstag. Also wenn wir keine eigenen Veranstaltungen haben, die wir ankündigen können dazu, dann finde ich eine PM übrig. Was ist denn mit den Städten Bielefeld, Köln, Siegburg? Die machen doch Veranstaltungen, wenn da drin steht, drei eingetragene Städte, oder? Ja, aber die sind vom AK-Vorrat organisiert, wenn ich das richtig sehe. Okay. Städte dann ihre eigene Pressepiraten dran setzen. Also ich weiß, dass es auf der Düsseldorf-Liste auch Thema war, aber ich glaube, da auch nicht mehr draus geworden ist. Also ich weiß nicht, ob ein Stand jetzt geplant ist dazu. Nee, da war nichts geplant, weil da ist jetzt am Wochenende ist Barcamp Kommunalfinanzen, da fahren ein paar Leute hin. Und es wurde mal angedacht, da eventuell einen Infostand zu machen, aber Problem ist irgendwie, dass viele sich nicht gemeldet haben. Insofern gibt's da bisher noch nichts. Sollte sich das noch ändern, werde ich hier nochmal Bescheid geben. Also, ich muss mich gerade korrigieren, weil ich habe über Bielefeld ordentlich gelesen. In Bielefeld ist es der Föbert, aber in Köln und in Siegburg sind es Piraten. Oder auch Piraten. Aber drei NRW-Städte ist halt wirklich wenig, ne? Mhm. Ja, so, sollen die Presse dafür machen und wenn die dabei Hilfe haben möchten, können wir ja kurzfristig einspringen. Aber im Prinzip sind das doch deren, ne, KV Köln halt. Ja, also machen wir auf Landesverbandsebene nichts. Also ich bin da unentschieden, weil du, egal was du machst, ob du jetzt, wenn du nichts machst, kriegst du irgendwann vorgeworfen, ihr macht überhaupt nichts. Wenn du oft, wenn du eine PM zumindest machst, da kriegst du vorgeworfen, ja, und wo seid ihr da lokal vor Ort überhaupt? Genau. Ich würde keine PM vom Landesverband machen, weil das Thema ja eigentlich relativ wichtig für die Piraten ist. Und wenn wir gerade mal zwei jetzt Kreisverbände haben, die da was machen, ist das natürlich eher ein Zeichen, dass wir das eben nicht hinkriegen oder dass es bei uns eben dann doch im Endeffekt eine Randerscheinung ist. Das dachte ich mir gerade auch. Wenn wir vom Landesverband das posten, dann sieht es aus, als würde der Landesverband wirklich großmaßstäblich was planen wollen und ist nichts bei rausgekommen. Okay, dann eine Frage an die Runde. Gibt es irgendjemand, der vehement für eine PM ist? Also ich überlege gerade, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, jetzt ein paar Tage vorher noch eine PM rauszuhauen und dazu aufzurufen, da Aktionen zu planen oder sich an den Aktionen des AK-Vorrats zu beteiligen, den so ein bisschen zu pushen in der Sache. Dann aber nur auf die Webseite packen und nicht als Pressemitteilung an den Verteiler schicken. Ja. Ja. Also das wäre irgendwie eine Sache, da würde ich auch sagen, ja, das wäre vielleicht gangbar. Also dass man zumindest was bei uns findet dazu und dass wir halt dazu aufrufen, auch da, dass unsere Position da klar ist und ja, sowas in der Art. Okay, dann frage ich nochmal in die Runde. Kurzen Aufruf, ähnlich dem der Mecklenburg-Vorpommern, auf die Webseite packen oder gibt es da irgendjemand, der da vehement was gegen hat? Guter Vorschlag. Da sind ein paar Info auf vorratsdatenspeicherung.de. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das. Ihr könnt, also ihr werdet jetzt protokolliert, kann meinen Namen dahinter schreiben. Ich kümmere mich dann drum, hätte aber gerne ein bisschen Hilfe dabei. Irgendwie das, was am Donnerstag, spätestens Freitag auf der Webseite haben und dann twittern. Aber dann bin ich auch wirklich dafür, das dann als Aktion des AK-Vorrat zu verkaufen, in Anführungszeichen. Gut, nächstes Thema, Neugestaltung Webseite. Gibt es da was Neues, Uwe? Nein. Da ist jetzt... Wenn Zeit da ist, fange ich an damit, die wir damals vor anderthalb Wochen beschlossen haben, umzusetzen. Der Patrick hatte mir versprochen, dass er mir dabei ein bisschen auch hilft. Der hat jetzt auch die ganzen Datenschutzbelehrungen und Verpflichtungen und so weiter abgegeben. Das heißt, es dürfte auch kein Problem sein. Jo, ich habe gestern mit Infosocke gesprochen. Sobald ich das okay habe von euch, gibt ihr mir dann Zugang. Aber das ist ja erstmal nicht so wichtig. Wir müssen ja eher erstmal in die Konzeptplanung rein und da uns überlegen, was wir da einfach ändern wollen und machen wollen. Das hat ja noch ein bisschen Zeit. Im Übrigen bin ich auch noch an der Umgestaltung des Düsseldorfer Weblogs beteiligt und an dem Krähennest. Also da bin ich auch gerade dabei, ein neues Konzept zu schreiben. Insofern bin ich dann, wenn es um die NRW-Seite geht, ein bisschen geübter mit dem Theme und mit dem WordPress. Okay, gibt es Fragen von den anderen dazu? Beteiligungswünsche? Ja, gerne. Alle helfen, die Bock haben. Okay, nächstes Thema GEMA-Aktion. Ist der Daniel da? Nö. Dann haue ich den morgen in der Vorstandssitzung mal drauf an. Da kann ich nur kurz einhaken. Es gibt irgendwie ein Pad, wo er dazu aufgerufen hat. Das lief über die NRW-Mailingliste. Ich könnte das vielleicht mal kurz raussuchen. Der braucht dringend noch Leute, die sich mit daran beteiligen, Formulierungen zu machen. Der hat wohl eine CD zusammengekriegt mit Creative Commons Musik und will die dann halt irgendwie ja zum Download bereitstellen, dass die Leute die brennen und an Kneipiers und Wirte verteilen, damit diese Aktion dann eine Stunde GEMA-freie Musik irgendwie durchgeht. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, ob NRW-Mailingliste lief das. Ja, ich hab's. Also wenn hier noch jemand Interesse hat oder da mehr zu weiß und sich da einbringen kann, der ist über jede Hilfe froh, so wie ich das mitbekommen habe. Also ich möchte das gerne, ich werde da auch einiges an persönlichem Engagement noch reinstecken. Ich möchte das gerne pushen. Ich will das auch nach Niedersachsen nochmal rübertragen in den Wahlkampf. Und mich hat heute, das war aber Zufall, noch jemand angerufen, der wohl auch so aus dem Fach kommt und mit einer Firma da wohl ziemlich aktiv ist, gegen die GEMA in Anführungszeichen. Aber viel mehr kann ich da jetzt noch nicht zu sagen. Der wird sich mit Daniel auf jeden Fall in Verbindung setzen und also ich möchte gerne, dass wir da im November richtig was Cooles hinkriegen. Und das ist meiner Meinung nach mit relativ wenig Aufwand möglich und es ist auch möglich, das haben wir ja letzte Woche schon, glaube ich, ziemlich ausführlich besprochen, da offene Türen einzurennen und das kann man immer schön auch nochmal mit einem Bierchen verbinden, ne? Also Kneipen, Diskotheken, was auch immer. Ich habe von Daniel noch hier an die kreative Liste gesendet, Flyer für NRW-weite GEMA-Aktionen. Das ist der ganze Text, der auf dem Flyer soll. Und Florian und Christina haben leider schon gesagt, dass sie keine Zeit haben, sich um den Flyer zu kümmern. Und ich habe mich heute jetzt auch noch nicht um den Flyer gekümmert. Also seit Nacht von Montag auf Dienstag liegt das bei den Kreativen. Nur so als Info, ich weiß nicht, ob das schon bei euch ist. Also wer irgendwie die Texte von Daniel lesen möchte, die habe ich hier als E-Mail. Ja, dann Nägel mit Köpfe, Frage an die Runde, wer will sich da beteiligen? Also an den Texten. Also das, was da in dem Pad steht, das ist eh, also da war eh schon was von mir. Ich bin da prinzipiell auch dran, aber ich sag mal, ist bisher auch noch nicht so richtig gut gelaufen, jetzt also auch von Daniel aus. Also man kriegt irgendwie keine Informationen und nix so. Ja, das ist nicht so richtig rund. Der war, glaube ich, letzte Woche auch ein bisschen beschäftigt. Aber da, höfliche Hartnäckigkeit hilft, morgen Abend als Thema in die Vorstandssitzung packen. Noch ein kleiner Zusatz, nicht, dass ich das Krähennest bewerben möchte, aber wir haben, als wir die Kneipiers bei uns im Kreis Borken, also in dem Fall in Bocholt angesprochen haben, die Folge, die ich mit Bruno Gerd Kamm aufgenommen habe, und die finde ich selber richtig gut, nicht weil ich sie gemacht habe, sondern weil der Bruno einfach gut ist, die haben wir einfach auf CD gebrannt und den Wirten in die Hand gedrückt, weil da sehr gut rüberkommt, welche Einstellung die Piraten dazu haben. Als Audio-CD, für jeden zum Einlegen einfach. Gut. Kann das einer ins Protokoll packen, dass es nicht verloren geht? Mache ich, ja. Ja, ansonsten einfach nochmal trommeln, auch lokal trommeln bei euch auf den Stammtischen. Ich werde das hier in Rheine auch machen, dass wir hier im Kreis Steinfurt dann nochmal losgehen. Und dann halt im November, dann picken wir uns irgendwie einen Tag heraus und erklären den halt zum GEMA-Tag. Und dann müssen wir mal gucken, ob das irgendwie bundesweit noch koordiniert wird oder nicht. So, nächstes Thema, Transparenzkonferenz von letzter Woche Mittwochabend 8:30 wegen der Scheiß-Aktion von Dienstag bin ich da leider sehr spät erst zugekommen. Aber vielleicht erzählt Tobias mal so ein bisschen was von der Veranstaltung. Ja, wir haben ja zwei Teile gehabt, im Wesentlichen eben den moderierten, den unmoderierten Teil. Die Essenz, also für mich persönlich, muss ich sagen, ist da nicht so riesig was bei rumgekommen, weil ich hatte da auch so nicht mit gerechnet. Weil natürlich jeder Abgeordnete grundsätzlich unserer Meinung war. Und deswegen ist das für mich so ein bisschen zum Lippenbekenntnis geworden. Deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung auf das Protokoll gelegt. Ich habe das an dem Abend nur mit so einem halben Auge verfolgt, habe gesehen, dass viel geschrieben worden ist. Jetzt hatte ich heute mit Radbetten schon drüber telefoniert, ob wir aus dem Protokoll noch eine Essenz ziehen können. Der hat sich das genauer angeguckt. Und vielleicht kannst du mal was dazu sagen. Ja, das heißt, was soll ich sagen? Ich habe halt versucht, weil wir eigentlich das auch für den Newsletter beschlossen haben, da so mal die Kernaussagen der MDLs wenigstens rauszuschreiben, worauf die sich da halt quasi festgenagelt haben. Und das hatte mir im Nachhinein für den Newsletter halt wenig Sinn, weil es ist insgesamt waren das über 30.000 Zeichen Protokoll. Und selbst wenn man nur diese Kernaussagen rausholt, sind wir immer noch bei fast 6.000. Und das sind alleine fast zwei gedruckte Seiten. Und das soll eigentlich im Grunde so das Komplettformat des neuen Newsletter sein. Von daher bin ich da ein bisschen heftig dran hängen geblieben. Ja, obwohl es also auch ein bisschen wirr, also ich habe auch nicht den Verdacht, dass es so richtig viel Sinn macht. Ich müsste mir nochmal, wenn man das machen wollte, den kompletten Podcast quasi nochmal parallel dazu hören. Also sicherlich war an einigen Stellen durchaus was Interessantes, das kam aber eben dann eher meiner Meinung nach nicht von den Abgeordneten. Und naja, das ist auch die Erfahrung, die ich ja vorher schon gemacht habe. Wenn ich mit den Abgeordneten spreche, zu denen ich eh besseren Kontakt habe, dann stimmt man uns ja zu. Das heißt also, die große Wende ist da nicht bei rumgekommen. Das heißt aber nicht, dass wir aufgeben sollten. Also dann noch eben noch ein Nachsatz. Ich habe die Überlegung, grundsätzlich so eine Unterhaltung, ohne jetzt einen festen Rhythmus festlegen zu wollen, für die Fraktion zu allgemeinen Themen durchzuführen und habe im Hinterkopf so alle 4 Wochen. Unabhängig jetzt von dieser Transparenzdiskussion. Das, was Radbett angefangen hat mit der Liquid Feedback Initiative, halte ich für den erfolgreicheren Weg als dieses reine Reden, um da zu einem Ziel zu kommen. Okay. Ja, ich bin da. Also kurz mein Eindruck, ich hatte so die letzte Dreiviertelstunde ja mitgekriegt und habe das Protokoll gelesen und hatte auch so das Gefühl, dass da Ja, es ist da, glaube ich, auch zur Sache gegangen, wirklich. Und was mich so ein bisschen halt enttäuscht hatte, war, dass das sich so reduziert hatte auf so allgemeine Dinge und weniger konkrete Sachen angesprochen worden sind. Wir haben Freitag, war ja Drachenbootrennen, und habe ich mit ein paar Leuten gesprochen, so in einer kleineren Runde mit 5, 6 Leuten mal beim Bierchen, wo ich dann gedacht habe, ja, was hat denn das jetzt mit Transparenz zu tun? Also ich nehme jetzt mal wieder diese Nichtraucherschutzgesetzgeschichte. Da kann mir also einer tausendfach erzählen, was von Taktik, und wir wollen da mal richtig groß auftrumpfen, weil ich habe den am Freitag im Prinzip aufgezeichnet, nicht nur ich, der Uwe ja auch, der war auch dabei, dass man, wenn man da wirklich jetzt hätte mal ein Fass aufmachen wollen beim Nichtraucherschutzgesetz und sich was von der SPD holt, dass man dann zum Beispiel die 6 abgelehnten Anträge der Antragskommission nimmt, die merged, daraus einen eigenen macht und dann das Ganze als Änderungsantrag einreicht und dann mit einer fetten PM vergleichen, begleiten, so nach dem Motto, das ist das, was bei der SPD untergeht. Und da waren ja richtig große Ortsverbände dabei, deren Anträge abgelehnt wurden, wo du also anhand der Protokolle nicht erkennen kannst, wie da die Entscheidungsfindung innerhalb der SPD ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass man halt anhand solcher Beispiele sowas dann auch in einer solchen Diskussionen mal aufdröselt, weil dieses Allgemeinblabla mit Vertrauen, das hat mich jetzt in der letzten 3-4 Stunden zumindest auch nicht groß weitergebracht. Also die Zeit davor ist genauso gelaufen. Wäre vielleicht ganz schön gewesen, wenn du genau diese Frage gestellt hättest. Ich selber habe mich bewusst bemüht, neutral zu verhalten und habe mich selber als Sprecher nur zu einer Sache eingetragen. Insofern bei einer Wiederholung oder bei einem ähnlichen Thema, obwohl ich auch froh bin, dass es da nicht zu einem riesen Streit und Eklat und Gebrüll gekommen ist. Das war so meine allergrößte Angst. Also da bin ich zufrieden, dass das funktioniert hat. Aber was auch interessant war, es hat sich keiner der Abgeordneten geäußert und hat gesagt, ich möchte gerne strategische Politik machen und das bedeutet nicht öffentlich und nicht protokolliert. Das hat keiner gesagt. Der Abgeordneten hat da schon ein bisschen qualifizierende, sag ich mal, Adjektive eingeworfen gelegentlich. Dass man, wenn man da ein bisschen zwischen den Zeilen lesen möchte, da durchaus ein Hintertürchen erkennen kann, dass er sich da gerne... Aber ich meine, das ist auch nicht der Sinn der Sache, sondern ich denke, es ist da jetzt sowas wie ein Dialog in Gang gekommen. Die Leute haben sich überlegt, es kamen auch viele Anregungen, intensiver mit den AKs zusammenzuarbeiten. Verschiedene Modelle, es kamen... paar, sag ich mal, Befindlichkeitserklärungen, ein bisschen so Verständnis für die andere Seite wecken. Deswegen sollten wir trotzdem das Fazit, was es daraus gibt, zusammenfassen und sagen, das ist jetzt das Ergebnis, und das Ergebnis mag auch sein, dass nicht das Ergebnis nicht groß ist, aber als Ergebnis das feststellen, um dann trotzdem das weiter zu verfolgen, und das sollten wir auf gar keinen Fall im Sande verlaufen lassen, Radbert. Also ich gehe da morgen auch nochmal rein und ich habe schon eine Vorstellung, wie man das auf relativ wenige Zeilen zusammenfassen kann. Das wäre klasse. Okay, ich habe da noch eine kleine Ergänzung. Das hat sich so aus der Geldgeschichte jetzt wieder ergeben. Ich hatte mit dem Till gestern etwas längeres Sonntagmittag ein etwas längeres Telefonat. Ein sehr gutes, fand ich, obwohl wir völlig gegensätzlicher Meinung waren. Und daraus ist die Idee geboren, dass wir mal ein Streitgespräch machen zum Thema Transparenz versus Datenschutz. Das muss ich nicht alleine führen, das kann auch gerne jemand anders machen. Also es ist halt so gewesen, dass wir da auf die Idee kamen und ich das dann vorgeschlagen habe. Ich sage, Mensch, hast du da nicht mal Bock drauf, irgendwie ein Mammelkrähennest oder sonst ein moderiertes oder einfach nur ein Streitgespräch zu machen, vielleicht auch noch im Beisein vom Datenschutzbeauftragten, der ja relativ neu ist und den auch noch nicht jeder kennt. Schmeiße ich jetzt einfach mal in die Runde, ob wir das aufgreifen können und irgendwie in den nächsten 2, 3, 4 Wochen da was zu machen. Ich finde auf jeden Fall eine gute Idee, vor allen Dingen im Zusammenhang damit, dass ich jetzt hier wieder lesen muss, jetzt sage ich, die Sachen mit dem Nebeneinkünften im Parlament anzugreifen, was eigentlich dann ein gefundenes Fressen für uns sein müsste, versinken wir wieder in Nabelschau, Selbstbeschäftigung und gegenseitiger Zerfleischung, Hammergate, Bundesvorstand, bla bla bla. Und ich denke, bei so einer Diskussion könnte man auf solche Sachen auch genau mal eingehen. Ja, ich verspreche mir da beim Till auch ziemlich viel, weil Till sehr sachlich diskutiert, aber weil er halt eine sehr dogmatische Einstellung zum Thema Transparenz hat, die ich nicht teile, aber trotzdem verstehe ich mich mit ihm gut. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass das ganz lustig wird. Also ich finde das eine Riesenidee. Lass uns das machen. Ich würde auch im Krähennest fragen, wer das gerne moderieren möchte. Ich würde es auch wohl machen, wobei ich glaube, dass eine Moderation da gar nicht groß erforderlich ist. aber nur damit halt jemand dabei ist. Aber grundsätzlich, lass uns die eigenen Medien nutzen, das aufsetzen und das veröffentlichen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein paar größere Kreise zieht. Zumindest könnten wir daran arbeiten. Ja, dann machen wir das doch. Dann hau ich den Till dann nochmal drauf an und dann sage ich jetzt mal so, innerhalb der nächsten 3-4 Wochen ziehen wir das mal durch an einem Abend. Ruf mich einfach an für einen Termin, damit wir es schnell erledigt kriegen. Okay. So, nächstes Thema, Bund-Länder-Treffen. Uwe, dein Job. Okay. Ich das nicht unten nochmal? Nee, das ist schon wieder noch ein anderes Event. Nee, Bund-Länder-Treffen, ja. Da gab es gestern auch einen Mumble zu auf der Bundesebene mit auch einigen Leuten aus den verschiedenen Ländern. Es gibt jetzt hier ein Angebot aus Düsseldorf, das schicke ich wahrscheinlich, das habe ich eben gekriegt, irgendwann vor 2 Stunden, das schicke ich dann morgen an die Anita. Es gibt eine Einladung, die wird jetzt in den nächsten Tagen rumgeschickt. Ja, das läuft jetzt quasi. Anita wollte dich auch nochmal anrufen, Achim, beziehungsweise ich hatte gefragt, ob du sie schon angerufen hättest, weil wir quasi ja bis zum Wochenende noch zusätzliche Ideen oder Input mit reinbringen wollten. Hast du gemacht? Habe ich kurz mit ihr besprochen, ich packe das dann in ihr Pad da noch rein. Okay, ich hatte gesagt, also was wir wollten, ist auf alle Fälle mal die Wahlkampferfahrung schildern und von daraus ausgehend auch nochmal in Richtung nächstes Jahr und ein bisschen Krisenthema. Aber die anderen Themen, die da drin waren, fand ich auch ganz spannend. Also es gibt jetzt quasi da ein Pad. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Moment, ich glaube hier. Ja, und insofern, das läuft jetzt. Das heißt, sobald dann da die Einladungen an die anderen rausgehen, und dann langsam wieder einlaufen, wissen wir auch, wer dann kommt. Was wir noch bräuchten, wäre halt vielleicht von unserer Seite dann, aber da hatten wir ja auch schon letzte Woche drüber gesprochen, sobald es klar ist, wo es genau ist und was wir da alles genau machen müssen und planen oder an Beamern und so weiter brauchen, das würde ich dann mit den Leuten, die sich hier da gemeldet hatten, auch aus Düsseldorf, vielleicht direkt angehen. Ja, sonst ist die Frage, ob wir da nochmal extra dann auch, wenn wir die Einladung bekommen haben, die weiterleiten an Abgeordnete. Ich hatte vorgeschlagen, gestern auch die Fraktionspresseleute einzuladen, extra. Ja, also im Prinzip gibt es aber jetzt nicht so viel Neues. Also es ist halt und es, die Planung läuft, sagen wir mal so. Finde ich übrigens eine sehr gute Idee, die Fraktionspresse auch einzuladen. Ja, letztes Mal war ja jemand aus dem Saarland von der Presse mit dabei, aus der Fraktionspresse. Das ist, glaube ich, nur nicht so klar geworden, weil sich ja nicht alle mal vorher kurz so richtig vorgestellt hatten, wenn ich mich erinnere, oder zumindest jetzt kein Schildchen hatten oder so, dass man die auch ein bisschen besser kennenlernt, die Leute. Aber da können wir ja hier dran arbeiten. Dann. Kurze Frage, mit Fraktionspresse meinst du wahrscheinlich alle 4 Fraktionspressen? Ja, also für alle 4 Fraktionspresse würde heißen, die 3 plus jemand von euch, der das koordiniert, was der Daniel ist. Ist das richtig? Oder? Ach so, also nein, ich meine nicht von uns alle 4, sondern ich meine Berlin, Saarland. Ach so, ja, klar. ich meinte natürlich alle 4. Genau. Ja, genau. Also erstmal die alle 4 und dann gegebenenfalls halt von uns, weiß ich nicht, wer das, also der Ingo wird halt wahrscheinlich Sinn machen. Der Ingo würde Sinn machen, wenn er möchte und kann. So ist es, genau. Und sonst vielleicht jemand anders oder wie auch immer. Wäre auch schön, wenn der eine oder andere von euch dabei wäre, vielleicht schon aus irgendwelchen Sachen Erfahrungen mal erzählt oder so. Aber das sehen wir dann, wenn das klar ist, wenn die Tagesordnung klar ist und so weiter. Es wäre auch schön, wenn wir irgendwie eine Landtagsführung oder sowas mal machen könnten an dem Wochenende, aber das muss halt dann noch so lange warten, bis wirklich alles gebucht und fertig ist, glaube ich. Also hatte ich auch für eine gute Idee, aber immer dran denken, das sind Angestellte, die haben auch gewisse Rechte, ne? Naja, das ist ja klar, also aber die Einladung kann ja trotzdem, also es kann ja auch jemand dann aus der Fraktion. Also, was meinst du, die haben gewisse Rechte? Ja, also Wochenende. Man kann jetzt nicht erwarten, dass man die einlädt und dann die mit einplant. Ach so, nee, das ist klar. Aber das ist ja auch die Frage, ob das von der, wieso? Ich meine, das kann doch sein, dass die Fraktion sagt, Leute, fahrt da hin und dann ist es... Ihr kriegt dafür Montag frei. Ja, genau. Also wir haben ja Gott sei Dank 3, auch wenn teilweise nur Teilzeit, aber das heißt, dass da einer von denen zumindest da sein kann, halte ich doch für sehr wahrscheinlich, zumal es in Düsseldorf ist und die nicht extra ins Saarland fahren müssen dafür. Und auch sowas machen die ja durchaus mit. Ich denke auch, auch wenn überhaupt, ist es ein Problem, halt diese üblichen Landtagsführer dafür zu bekommen. Aber ich habe da jetzt 2 Landtagsführungen schon mitgemacht, also zur Not könnte ich die dann auch machen. Und die Landtagsführung ist natürlich ein Problem, wenn so viele Leute kommen. Also ich meine, wenn man eine Handvoll hat, nimmt man die einfach rein und zeigt in den Landtag. Wenn man natürlich mehr als eine Handvoll hat, dann ist das, muss es angemeldet werden entsprechend. Und da müsste man mal gucken, ob das vom Ressourcen des Landtags passt. Aber an sich ist ein Wochenende immer besser, weil unter der Woche sind die ausgebucht. Das heißt, da würde man jetzt keinen Platz mehr kriegen. Vor allem, wenn jetzt irgendwas Wichtiges wäre. Also für eine Sitzungswoche oder so. Sind die ausgebucht. Aber am Wochenende ist mal ein bisschen mehr Platz. Okay, also ich werde natürlich, weil man kann es ja jetzt noch nicht groß planen, sobald es ein bisschen klarer ist, wie viele Leute sich auch abzeichnen, oder im Umgekehrten auch, wenn es wirklich klar ist, dass es gebucht wird und so weiter, dann kann man ja vielleicht auch nachfragen, ob irgendwie Leute schon Lust haben, freitags ein bisschen früher zu kommen und dann mal ein Stündchen irgendwo mit reinzugehen. Aber das muss man dann jetzt in den nächsten 2-3 Wochen alles sehen. Und eben, weil im Prinzip Samstag, Sonntag ist die Zeit sowieso meistens schon sehr knapp und dann noch wirklich dann eventuell ein paar Stunden Landtag, weiß ich nicht. Aber das wird sich dann zeigen, denke ich mir mal. Ja. Sorry für die Nachfrage. Wo war das nochmal jetzt vorgesehen, das Treffen? Düsseldorf. Deswegen. Nee, ich meine jetzt nur die Location. Ach so. Wahrscheinlich in der Jugendherberge auf der Neusser Seite. Ah, okay. Alles klar. Die aber, ich sag mal, sehr hotelartig ist, auch die auch komplett ausgestattete Konferenzräume und sowas hat. Ja, soweit ich weiß, ist die noch preislich eher hotelartig, aber halt für Düsseldorf wiederum preisgünstig. Ja, ich hatte noch ein Ding angefragt, habe aber da jetzt dummerweise eine Absage bekommen. Das ist hier so ein anderes Ding auch, aber wie auch immer. Okay, haben wir noch was dazu? Weil wir müssen ein bisschen Gas geben. Ne, reicht erstmal. Gut, dann 2 Infos aus dem RT, der ist relativ leer. Da sage ich gleich nochmal was zu. Es gibt ein Ticket, das ist eine Pressemitteilung des Deutschen Kulturrats, die schießen uns ja zu mit PMs, aber ab und zu kommen auch wirklich nette. Das ist so eine, wer sich die angucken will, ich kann die auch gerne auf die UEA-Liste gleich nochmal packen. Die Frage ist, ob wir da in irgendeiner Form drauf reagieren oder da nochmal einen Dialog eingehen. Das hängt auch eng zusammen mit dem Ticket da drauf. Da hat die L wohl schon vorher irgendwann mal was mit einer Redakteurin der Zeitung des Kulturrats verhackstückt. Da gab es jetzt eine kleine Anmahnung. Also da ging es wohl irgendwie darum, dass wir auch einen Artikel in der nächsten Ausgabe haben plus eine Collage oder ein Plakat, was halt jetzt designt wird. Das habe ich der L nochmal übergeben, Forschungstorte. Die hat das hoffentlich heute Abend fertig und hat hoffentlich auch heute noch mal kurz Rücksprache mit der guten Dame gehalten. Aber grundsätzlich wäre die Überlegung, aber da müssen wir jetzt den Daniel mal wieder dabei haben auch, weil es jetzt bei dem Thema Urheberrecht nicht ganz uninteressant war, ob wir da mal irgendwie engere Kontakte zu aufbauen. So, grundsätzlich zu den Tickets. Ich habe die große, große Bitte nochmal, also alle Leute, die Request-Tracker-Zugang haben, wenn ihr da reingeht oder wenn ihr mal Zeit habt, 10 Minuten zwischendurch, es reicht schon, wenn ihr mal die ganzen Spam-Dinger rausschmeißt oder die Benachrichtigungen, dass also eine PM reingekommen ist vom Bund oder was auch immer. Ich habe trotz dieser Kacke von der letzten Woche, ich habe viel am Rechner halt gesessen, dann ging das, aber wieder irgendwie 70, 80 Tickets weggemacht und habe mich da irgendwie ziemlich allein gelassen gefühlt. Ja, ich hatte ja in der Zeit davor, vor den letzten 2-3 Wochen, das auch gesehen, wie viel da eigentlich reinkommt und dass es ganz schön viel Zeug ist, das ja auch gemacht. Bin jetzt auch dann wieder mehr mit dabei. Also wenn ihr mir einen Zugang gebt, helfe ich da gerne auch mit. Ich muss halt nur irgendwie reinkommen. Also ich war ja vor kurzem ganz schön in Urlaub und ich denke mal, ich werde jetzt auch wieder öfters da wieder aufräumen. Zumindest den ganzen Müll raus. Okay. Also gerne, es gilt grundsätzlich, wenn der ÖA ist, kann da gerne mitmachen, DSV unterschreiben, an den Landesverband schicken, die richtige DSV, außerdem die Schulung mitmachen, dann die E-Mail an Arndt, CC an Carsten, CC an Uwe oder mich und dann spricht da nichts gegen. Die wichtigen Cues sind die Kontakt-Cue und die Presse-Cue, wobei ich zugebe, ich habe also mir jetzt die letzten 7 Tage nur die Presse-Cue angetan. Die war aber noch nie so aufgeräumt wie heute quasi. Also zumindest nicht, seit ich da den Zugang habe, irgendwann seit März oder wann. Da war ja auch Wahlzeit, okay. Nee, aber weil jetzt wirklich alle Sachen mal rausgeräumt. Also alles, was so offen war, ich würde auch, das wäre auch eine Frage von mir noch gewesen, es sind noch ein paar Rückläufer drin, die sind aber jetzt so 4 Wochen alt, die kann ich dann auch löschen, ja, Achim? Oder sollen wir die noch rausnehmen aus dem... Die habe ich schon rausgenommen und ich habe auch die Leute aus dem Verteiler rausgenommen. Okay, dann habe ich die auch noch weg, dann ist quasi das ganze, dann ist der ganze RT ja fast mal leer. Das ist ja super. So, sonstige Themen. Habe ich nicht geschrieben. Wer immer das war, Antragskonferenz. Loslegen. Ja, ja. Ich habe es wahrscheinlich eben geschrieben. Jetzt muss ich mal kurz wieder aufs Pad. Ich bin mit dem falschen Pad. Ja, es ist ja am 20.10. in Dortmund ist ja die Antragskonferenz. Eine von 10 in Deutschland, glaube ich, wo auch nochmal Anträge für Bochum zusammengeschustert werden können und sollen. Das ist im, glaube ich, Dietrich-Kolling-Haus, allerdings halt nur den einen Tag, weil das am anderen Tag nicht mehr buchbar oder mietbar war. Ich weiß nicht, wie viele Leute kommen. Ich denke mal, das werden aber dann auch bestimmt so viele sein wie auf so einem TDPA oder sowas. Machen wir da was zu. Eine PM vorher, ist da was geplant vor Ort mit Presse? Weiß da einer was von? Und so weiter. Ich weiß da nicht mehr als du und ich denke, das ist dann, wenn, ein Bundesthema. Ja, die Organisation macht der Schwarzbart. Mehr weiß ich jetzt erstmal auch nicht. Ja, aber die können natürlich jetzt nicht irgendwie, wahrscheinlich, wenn so 10 Antragskonferenzen sind in 2 Wochen, da irgendwie Leute rumschicken und für Presse. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt Sinn macht, da was zu machen, aber für uns intern finde ich schon. Also wir sollten es zumindest mal auf die NRW-Seite setzen oder so, auch möglichst jetzt früh, dass Leute da von wissen und hinkommen, weil ich glaube nicht, dass es jeder so auf dem Schirm hat. Ich muss jetzt mal eben fragen, ist das eine konzertierte Aktion, die zeitgleich in verschiedenen Bundesländern stattfindet oder macht da jeder für sich was zu verschiedenen Zeiten? Moment. Also im Krennest gab es einen kurzen Podcast dazu, weil ich mit Don Schwarzbart an dem Tag gesprochen hatte. Ich warte auch noch von ihm auf eine Rückmeldung, wie es denn da eigentlich weitergeht seit dem Bundestagsbarcamp. Und ich finde schon, dass man NRW-mäßig, glaube ich, eine PM rausgeben könnte, weil es NRW-Leute sind, die es jetzt angeleiert haben. Und der Informationsfluss würde dann wenigstens funktionieren. Also bundesweit sind es in Bremen am 13., in Chemnitz am 3.11., NRW 20., Frankfurt am Main 20., Schwerin 20., Aachen 13.10., aha, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, das ist auch NRW, 6.7.10. Mannheim ist schon vorbei, Bremen 14.10., Brandenburg 6. oder 20.10. Gut, müssen wir Aachen dann, wenn, auch mit dazu nehmen. Also soweit ich das sehe, sind das ja Veranstaltungen, wo die Leute aus den jeweiligen Arbeitskreisen, den politischen AGs, jeweiligen Landesverbände vorwiegend hinkommen, um ihre Anträge abzustimmen. Und wenn man Glück hat, kommt dann noch jemand hin, der bundesweit im Bilde ist und das vielleicht ein bisschen koordiniert. Ich eigentlich mehr als Arbeitstreffen und nicht als Anlass zur Generierung von Publicity. Nötig, dass sie optimal also verbessert werden. Ja, das ist die Frage, ne? Also zumindest auf der Webseite oder so sollten wir was machen, damit auch Leute hinkommen, ja? Also es bringt ja nichts, wenn die da für 500 Euro irgendwie oder wie viel auch immer einen Raum mieten und das gar nicht vollkriegen und gar keine Leute da sind, um an den Sachen zu arbeiten. Aha, Aachen habe ich auch noch nicht gewusst. Aber Dortmund steht schon seit längerer Zeit in meinem Kalender, das muss irgendwo bekannt gewesen sein. Genau, also ich hatte auch nur Dortmund im Kopf, aber Aachen steht hier halt in diesem anderen, auf der anderen Wiki-Seite mit drin. Vielleicht haben die sich ja dann auch zusammengelegt, ich weiß es nicht. Na, es ist pressetechnisch natürlich schon interessant, aber man muss da jetzt nicht unbedingt einen riesen Bavon rummachen, aber es ist immer in der Vorbereitung zu unserer Bundesparteitag, der ja pressemäßig schon sehr unter Beobachtung steht. Und die Vorbereitung will die Presse vielleicht durchaus auch mitbekommen. Ja, deswegen habe ich es auch draufgesetzt, genau. Also bei Aachen steht ja 13. oder 20. und Zuschuss vom LV und sowas, ich habe da nichts gesehen. Also ich denke mal, die ist nicht relevant. Also ich habe da wirklich nirgendwo was von gehört oder gesehen. Ja, das kann man ja mal recherchieren. Aber also nachdem ich die Details jetzt gehört habe und gehört habe, in wie vielen Städten das stattfindet, bin ich schon dafür, so eine Art Ankündigungs-PM zu machen mit ein paar begleitenden Sätzen, weil das schon in die Richtung gehen soll, dass wir jetzt mal aufhören, die Medien andere mit Gates zu füttern, sondern wirklich einfach jetzt mal stupide, steht da Tropfen Öl den Stein, hingehen und sagen, Achtung, hier wird programmatisch gearbeitet und wir lösen das so und so und dann jetzt speziell vielleicht nochmal auf Dortmund verweisen. Also und das dann wirklich möglicherweise sogar vor dem Wochenende raushauen, weil ich eben so einige Termine gehört habe, die Samstag, Sonntag etc. schon sind. Ja, kleine Info dazu, also an dem Wochenende ist auch das Treffen der Fraktionen im Saarland, wo auch sehr viele Abgeordnete natürlich auch aus NRW hinfahren werden. Ich werde aus anderen Gründen dort nicht hinfahren und dafür aber dann nach Dortmund, wenn möglich, gehen. Und alle anderen Abgeordneten sind auch schon eher traurig, dass sie dann nicht nach Dortmund können. Ich wollte nur sagen, es gibt also auch diese konkurrierenden eine Veranstaltung, ich weiß nicht, ob die Presse technisch viel Beachtung findet. Als in Berlin sich die Abgeordneten trafen, war das tatsächlich ein paar Meldungen wert. Okay, wir sind aber nicht im Saarland. Das stimmt, also das heißt, es interessiert sich sehr wahrscheinlich andere Presse für die verschiedenen Veranstaltungen. Okay, gibt's irgendjemand, der gegen eine... Ja, ich kann's machen. Ist denn nicht jemand dabei mal, der vielleicht da das schon länger geplant hat oder sowas, da sich auch schon ein bisschen mit auskennt, die Leute aus Dortmund kennt? Also ich hatte gehört, dass der Wurzel da auch irgendwie wieder mitspielt, von daher den vielleicht mal fragen. Ja, ich hatte gehofft, so Richtung PM schreiben dann oder so. Naja gut, dann mache ich das. Also ich schicke dann irgendwie am Donnerstag oder sowas das mal auf die Liste. Und wann sollte das raus? Eine Woche vorher dann? Also sprich diesen Freitagmorgen? Ja, ich würde, also ideal wäre Freitag bis mittags, aber ich meine, wenn es jetzt so kurzfristig wird, schadet sie nicht, wenn sie erst Freitagnachmittag oder Samstagvormittag rausgeht. Ja, nee, das denke ich, werde ich hinkriegen. Ich habe jetzt nur eben eine Sache gesehen, da springe ich nochmal eben zurück, das im Protokoll hattet ihr jetzt notiert, zu dem Dichtigkeits- oder Funktionsprüfungsding stand ich jetzt doch mit drin. Das mache ich. Okay, da kümmere ich mich drum. Trage ich das eben anders um. Okay. Das reicht auch nicht. Nur so nebenbei. Also das kann auch nächste Woche noch. Okay. Aber ich werde den Danebot diese Woche anhauen. Deswegen. Gut, aber hier zur Antragskonferenz kein Problem. Dann formuliere ich da was vor und dann kann dann jeder nochmal sich draufstürzen. So machen wir es. Also ich habe jetzt nochmal auf dem Piratenpartei Aachen-Server Termine nachgeguckt, da steht auch nichts. Also ich denke, die Aachener Nummer, die scheint nicht stattzufinden. Ja, sonst kann man den Felix da nochmal eben anrufen. Der ist eigentlich immer gut informiert. Ja. Okay, nächstes Thema, Aufstellungsversammlung, Mats Hagen. Wer hat's geschrieben? Ich hab's geschrieben. ja, da gibt es heute jemanden, der auch, glaube ich, dazu da ist. Das ist der Mainman aus Meinerzhagen selber, der dort quasi die komplette Koordination alles macht und auch Meinerzhagen sozusagen da in den Erfolg geführt hat. Die Frage ist, wen können wir dafür abstellen von unserer Seite her, der sich das da mal anguckt und guckt, ob das Sinn macht dort, wie das eingeplant ist. Ich weiß nicht, vielleicht hast du, Achim, auch, ich sag mal, den Blick geschult genug, um erkennen zu können, das macht Sinn, wenn du die Pläne siehst. Ich habe das jetzt alles mir mal angeguckt gehabt. Wie machen wir das mit, brauchen wir einen extra Finanzantrag? Was brauchen wir da? Ist es mehr oder weniger das gleiche wie in Münster und in Dortmund? Oder brauchen wir da vielleicht andere Sachen, weil es noch spannender ist? Ich weiß nicht, müssen wir eine Begehung machen mit Presse vorher, gegebenenfalls? Laden wir jemanden ein von der Bundespresse? Ich hatte das gestern schon mal angedeutet. Vielleicht kommt die Martina dann auch, weil das ist ja eine überregionale Veranstaltung. Insofern, als dass da Bundestagskandidaten gewählt werden. Insofern denke ich mal, dass da auch vielleicht jemand von der Bundespresse kommen sollte. Also ich habe eben in der AG Events gesagt, dass ich auch aus anderen Gründen für eine Begehung da zur Verfügung stehe und das gegebenenfalls auch für die AGÖA mitmachen kann oder zumindest auch einen Blick in dieser Richtung mitwerfe. Also da bin ich durchaus bereit zu. Also wenn du mit dem Auto dahin führst und irgendwo, ich sag mal so halb übers Ruhrgebiet, Düsseldorf kämest, dann würde ich da auch mal mitkommen. Ja, können wir ruhig zusammenfahren. Ja, man hört dich. Ja, Qualität, so wie es aussieht, ist wieder etwas bescheiden, aber ich hoffe, man kann mich verstehen. Ja, Adressen sagt das. Also, wir hatten gerade meiner Zeit. Ich kann auch sagen, ich wohne relativ nah dran. Kann bei einer Regierung auch gerne dabei sein. Du sprichst dem Mainman rein. Ich weiß nicht, hast du einen gerade leise gestellt? Ach, Entschuldigung. Also, wir hatten von meiner Zeugner Stammtisch eine Sitzung, haben uns auch definitiv für eine Ortsbegehung ausgesprochen. Ich werde mit der Stadthalle in Kontakten gucken, wann die Zeit haben. Bis Sonntag eine Doodle-Umfrage, also morgen dann eine Doodle-Umfrage rausschicken, die dann bis Sonntag. Und dann geplant in 2 Wochen eine Begehung, also in der Woche vom 22. bis zum 26. Oktober, wo wir dann den Vorstand, AG Öffentlichkeitsarbeit, AG Events und AG Technik einladen wollen, um da halt eine einzige Delegation zu haben, wo sich dann alle Beteiligten das angucken können. Okay, da geht es aber jetzt nur um eine interne Begehung, es geht nicht Aber es geht also nicht um eine Begehung durch die Presse. Du musst immer erklären, was eine Begehung durch die Presse ist. Okay, die Medienvertreter, je nachdem, wann, wo, wie groß das Event ist, möchten das auch manchmal haben. Das heißt, dass man denen also die Möglichkeit bietet, eine Woche, zwei Wochen vor der Veranstaltung selbst nochmal vor Ort dabei zu sein, dass sie wissen, wo sie ihre Ü-Wagen hinstellen müssen, ob sie eigene Kabel verlegen müssen, welche Technik vor Ort schon existiert etc. Nein, diese Begehung soll nur dafür da sein, dass alle, weil wir haben noch nie LPT organisiert und machen das zum ersten Mal. Ich hatte auch gerade schon mal links den Grundriss reingepostet. Ich weiß nicht, ob den schon jemand offen gemacht hat. Nee, der ist wahrscheinlich woanders hingepostet, oder? Ja, doch, er hat doch gepostet, der ist angekommen. Dritter. Bisschen hochscrollen. Es geht einfach um 22.17 Uhr, habe ich den reingeschrieben. Also ich sehe ihn. Hier rein. Ist auch im Pad jetzt. Ups. Poste ich den Link rein, mach das Ganze rein. Okay, damit nicht zu viel Verwirrung ist. Den Sinn haben, herauszufinden, ob die Planung, wie wir sie aktuell gemacht haben, wie sie im Bewerbungs-Wiki geschrieben wurde und aktuell auch in einem großen Zufahrtzeug, die Planung so in Ordnung ist oder ob daran noch Änderungen stattfinden müssen und wo kommt die Presse hin, was ist mit Ü-Wagen. Ich habe mir da überall schon Gedanken gemacht, die Sachen sind aufgezeichnet. Die Frage ist dann, ob da nur auch so umsetzbar ist oder ob da noch Änderungen vorgenommen werden müssen. Ja, auch wo Presse, Prinzip, Registrierung reinkommt. Also wenn man sich das anguckt. So Akkreditierung. Plan aktuell ist klar, unten sieht es dieses Presse, dieses Eingangshäuschen, unten ist der Eingang. Dann haben wir auf beiden Seiten die Garderobe. Da soll die normale Akkreditierung stattfinden. Und die roten Pfeile kennzeichnen die Wahlgänge, alle im Foyer heraus, jeweils rechts und links raus. Und auf der rechten Seite, wo AGÖA steht, da soll die Presseakkreditierung stattfinden. Und der komplette Saal 2, der da markiert ist, wo Presse steht, ist abgeschlossen. Dort sollte dann nur Zugang über die AGÖA stattfinden. Das heißt, zwei Seiten da auch wenn da eine Tür angezeichnet ist, die wird dann zugemacht, sodass man nur über die AGÖA in diesen Pressebereich reinkommt, dass die Presse einen eigenen abgeschotteten Bereich hat. Das ist knapp 1980 Quadratmeter groß. Kurze Frage, ist da Catering irgendwie? Ist da eine Theke oder? Wir haben an der Stadthalle direkt anschließend einen Caterer, der Hallen-Caterer, der ist auch mit direktem Zugang. Wenn man nach links guckt, der Saal 1. Vom Saal 1 aus muss man sich einfach das weiterdenken, da geht man direkt ins Stadthaus hinein. Wir haben bei der Presse kein extra Catering. Da wird dann die Frage, was muss an extra Catering noch gemacht werden? Wir haben aber dann bei der Presse, da können natürlich dann Tische, Stühle, die Kellner können das Essen für die Presse dann natürlich extra dort hinstellen. Ja, es geht erstmal nur um Getränke, also Kaffee, Wasser und so weiter. Wäre natürlich am besten, wenn wir es selber machen könnten. Mit irgendwie AG Schnittchen, weil wir dann halt auch nicht die Hallenpreise zahlen müssen, weil ich hatte das ist recht teuer. Recht teuer, ne? Also für das Hallen-Catering, ich hole mal eben rein, Sekunde. Oder Jan, bist du da? Gut, vielleicht sind das aber auch alles Sachen, die wir, ich sag mal, zusammentragen müssen. Wir haben ja sicherlich auch da noch so Checklisten aus den Veranstaltungen. Wichtig, denke ich, für heute ist nur, dass wir jemanden finden, der das halt von der AGÖA-Seite her komplett koordinieren kann. Genau, wir müssen auch wissen, wo stellt die Presse ihre Ü-Wagen hin? Wo kommen die hin, was brauchen die an Technik etc. pp. Also der Ansprechpartner, der auch dann wahrscheinlich zur Begehre kommen würde, wäre natürlich prima. Hat mal einer das Pad? Welches? Das AGÖA-Pad. Dankeschön. Achim, oder war das immer eine gemeinsame Sache und es hat eigentlich niemand so den Orga-Husch direkt auf. Also das Letzte, was in der Veranstaltung bestand, ist, dass Klaus Hammer Ich habe mir den Schuh noch gar nicht angezogen. Viel Bratohr, bitte stoppen. Pass auf, wir machen das so, wir klären das. So, Ruhe. Also wenn ich das richtig verstanden habe, Harald und Solarius könnten dorthin fahren, richtig? Ja, für mich ist es überhaupt ein Problem. Für mich ist es um die Ecke. Ist das mit dir, Harald? Ja, ich brauche da so gute anderthalb Stunden hin, aber ich war ja schon mal da in dieser Halle bei dieser Veranstaltung. zu Kreisverband versus Piratenbüro und habe mir dann natürlich die Nebenräume nicht angeguckt, sodass ich also Foyer und Hauptraum kenne ich, aber den Rest, der jetzt genau für die Orga nötig ist, da wollte ich auf jeden Fall nochmal hin. Im Zusammenhang an den Mindman wäre, warst du denn schon mal auf einem der Landesparteitage im Coininghaus und hast gesehen, wie wir das da gemacht haben? Der ist ja stumm geschaltet im Moment. Ja, aber das ist auch gar kein Problem, weil ich bin ja quasi, ich helfe ja auch ein bisschen bei der Orga mit und ich weiß ja zumindest, wie es jetzt im Coininghaus war. Ja, die Liste, die treibe ich aber auf in den nächsten Tagen. Also bis ihr den Termin habt, dann habt ihr da so eine Checkliste. Ja, das ist eigentlich das, was wir brauchen. Dann lass uns das jetzt nicht irgendwie endlos durchdiskutieren. Dann machen wir das einfach so, wenn der Termin steht, fährt da einer hin, ist vorher ein bisschen instruiert und der Rest kommt dann in den Tagen danach. Ja, müssen wir da einen Antrag stellen, irgendwie, Finanzantrag für, oder haben wir da ein Budget für automatisch? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Also wir haben kein automatisches Budget, das ist aber möglicherweise über die AG Event gedeckt. Da bin ich aber jetzt nicht sicher, ich frage morgen einfach mal den Vorstand, wenn ich morgen in die Vorstandssitzung gehe. Okay, dann wäre es das eigentlich zu dem AV-Pampa, ne? Also jetzt erstmal würde ich sagen, ja. Gut, nächsten Punkt habe ich da reingetan, Rheinlandtag Pulheim, nur so als Info. Ansonsten kommt da später noch mehr, da gibt es jetzt noch keine Details. Dann OLG Hamm. Ja, ja, da hatte der Grumpy mich darauf angesprochen, dass da das OLG Hamm eigentlich die Anonymität oder die Möglichkeit der Anonymität im Netz bestätigt hat in einem Urteil. Jetzt habe ich aber da ein bisschen rumrecherchiert gesehen, das ist schon vom 3.8. gewesen und war doch auch auf einigen, ich sag mal ja, Blogs oder sowas schon verbraten. Also ich glaube, da ist es ein bisschen jetzt zu viel des Guten, da eine PM draus zu machen. Ich wollte es aber trotzdem hier mit reinnehmen, weil ich ihm das quasi versprochen habe am Freitag. Und ist ja auch nicht schlecht zu wissen, falls mal wieder was kommt, dann können wir uns, wissen wir immer mal alle, da gab's was. Da kann man sich immer noch mal drauf beziehen, falls mal wieder jemand irgendwo gegen die Anonymität schießt. Okay, wenn da keine Widersprüche sind, Haken hinter. Nächstes Ding, der Dieter aus, ich weiß nicht, ob er so richtig geschrieben ist, aus Dortmund, glaube ich, der hatte mich hingewiesen darauf, dass bei uns auf der NRW-Seite das Positionspapier zum Nichtraucherschutz irgendwie nicht das sei, was verabschiedet wurde, beziehungsweise da eine Begründung drunter steht oder sowas zu dem alten Antrag, der am Tag vorher aber dann nochmal abgespeckt wurde, irgendwie sowas. Ich habe allerdings keinen Stream gefunden zu dem LPT da in Dortmund, wo diese Sachen verabschiedet wurden. Sonst hätte ich es mir nochmal angeguckt und das angepasst. Weiß da jemand, wo da ein Stream zu da ist? Denn das ist ja eh auch noch einer der Punkte, die wir noch so im Hinterkopf haben, Achim, da die ganzen Positionspapiere einmal alle anpassen und so weiter. Wobei das Positionspapier, was ja verabschiedet worden ist, das war ja von Andi NRW erarbeitet worden. Den kann man auch fragen, der hat mit Sicherheit den letzten Stand auch bei sich gespeichert. Sollte sowas nicht im Protokoll drinstehen vom LPT? So oder so. Ja, wäre schön, aber ich habe bis jetzt nichts gefunden. Kennt jemand, hat jemand irgendwo einen Link zu dem Stream, dass man sich den nochmal anschauen oder hören kann? Ich suche mal eben. Ich glaube, den gibt's nicht, weil Pirat-Streaming hat den nicht gespeichert. Genau, aber dann ja, muss ich vielleicht den Dieter nochmal anschreiben, fragen, wo er sich das nachgeschaut hat oder so. Ja, dann also mit Dieter und mit Andi nochmal kurz zusammensetzen und das abgleichen. Richtig. An dieser Stelle ein Tipp an die Orga für die AV-Versammlung. Ich glaube, der Stream sollte zu YouTube hochgeladen werden und der wurde jeweils abgewiesen, weil irgendwo in der Tonspur irgendwann GEMA beziehungsweise urheberrechtlich geschützte Musik spielte. Weil irgendein Depp Nyan Cat oder irgend so ein Marsch für die Miss Dingsbums-Wahl draufgezogen hat. Um genau zu sein, Never Gonna Give You Up und da sind die Jeopardy-Melodie. Und da hatte dann der Wolfgang irgendwie keine Lust mehr, hinterher das neu zu schneiden für uns. Was verständlich war, habe ich ihm auch gesagt, das ist nicht dein Job. Ich habe da mehrfach gesagt, dass wir das bitte sein lassen sollen mit dem GEMA. Ich sehe da nicht ein, da meine Freizeit zu opfern, wenn da drei Idioten da die ganze Veranstaltung besprengen. Wie würde man denn da drankommen? Und hoffentlich hat das noch jemand irgendwo lokal gespeichert. Bei Piratenstreaming direkt anfragen. Das kann keiner gespeichert haben, weil es nie irgendwo freigegeben wurde. Und der Wolfgang von Piratenstreaming hat einfach gesagt, er kann nicht 11 Stunden Video anschauen, um die 2 Minuten zu erwischen oder die 30 Sekunden, wo irgendwie so ein Lied angespielt wird. Ja, da muss es ja noch irgendwo existieren. Ich glaube nicht, dass der Wolfgang das auf seinem Server rumgammeln lässt. Aber frag ihn einfach. Okay, mach ich. Wer ist Wolfgang und wer ist der andere, von dem ihr eben gesprochen habt? Wolfgang Preis von Piratenstreaming. Danke. Halt mal im Hinterkopf für den nächsten. Allerdings, Ansgar, hast du nicht die Tonaufzeichnung? So. Das weiß ich nicht. Gesprochen, da sollte es ja einen Umlaufbeschluss geben. Der ist dann auch wirklich am Donnerstag oder Freitag eingestellt worden. Wolfgang und Legge ich gerade? Ja. Offensichtlich nicht. Solltest du gerade was sagen, dann leckst du. Also dann bist du, ich muss gar nicht so hören. Nee, war alles okay. Jetzt kam nichts mehr. Achim, kannst du weiterreden? Kurze Frage, lecke ich? Ja. Jetzt bist du wieder zu hören. Das war klar und deutlich. Ja, aber ich glaube, du leckst. Wenn du längere Zeit sprichst, kann es sein. Es geht nicht darum, dass man abgehackt ist, sondern eine starke Verzögerung. Also jetzt und diese starke Verzögerung ist offenbar da. Also ich ping gerade Red Hat an mit 20 Millisekunden, aber okay. Nächstes Thema, PR-Konzept-Fraktion. Sind wir mit der Dings? Jetzt durch. Bist du weg, teilweise. Jetzt bist du bist weg. Leider ganz mit dem, weg. Mit dem Postpapier, richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Test. Test ist angekommen. Wir sind auch mit dem Punkt Positionspapier durch. Also bei PR-Konzept, das letzte, was ich gesehen hatte auf der Mailingliste der 20 Piraten, war, dass es 9-7-1 gewesen ist und irgendwie 4 noch fehlten, sowas um den Dreh. Also 9 dafür, 6 oder 7 dagegen, einer Enthaltung und 4 hatten sich gar nicht beteiligt an dem Umlaufbeschluss bis Montagmorgen. Die Umlaufbeschlüsse sind beide so nicht durchgekommen. Es gibt aber im Grunde nur Diskussionsbedarf, mal von einem Abgeordneten abgesehen, Diskussionsbedarf wegen der Abstimmung, also das Seite 31 des Konzeptes. Ansonsten ist das Konzept so eigentlich angenommen, bis auf dass es formal noch nicht bestätigt ist. Aber. Wow, Flokoyo, vielen Dank. Okay, ich sehe, ihr habt es gerade schon behandelt, als ich raus war. Fragen noch dazu? Ach, nee, ich sehe gerade, das ist der nächste, das ist der Parteitag einen drauf. Aber auch kein Problem. Können wir PR-Konzept dann auch Haken hintermachen? Ich habe gerade im Pad gesehen, ihr habt es schon eingetragen. Kriegen wir ein paar Worte dazu gesagt. Okay, dann Kompass. Da bin ich raus, weil ich habe da jetzt inhaltlich nichts gemacht. Da waren, ich weiß, 2, 3 Leute inhaltlich beteiligt dran. Ich habe aber jetzt nicht mehr im Kopf, wer. Ich war zum Thema letzte Seite, also waren wohl 3 Seiten. Ich weiß nicht, wie ihr da jetzt verblieben seid mit den anderen beiden Seiten für NRW. Ich habe jedenfalls die Leute kontaktiert und bin dran. Wo sind wir jetzt? Sorry, ich war noch woanders gerade. 192. Kompass. Ja, ich hab, da gibt's auch ein Pad zu, da steht zwar noch nichts drin, aber ich hab auch das geplant, da halt zu schreiben zu. Genauso wie bei mir. Okay, also habt ihr im Griff und wir können das hier an der Stelle erstmal abhaken. Yep. Yep. Gut, Radbert, du bist dran, Agenda-Setting. Verschieben wir auf die nächste Sitzung. Das geht schnell. Okay, dann die Infos mir heute aufgefallen, habe ich die Tage schon mal gesehen, habe ich gedacht, das ist ein Zufall oder irgendeiner hat da was rausgelöscht. Die Weiterleitung von Twitter nach Facebook funktioniert offensichtlich nicht mehr. Ich habe den Maltes, also den Lukas, schon informiert, weil er hat da damals ein bisschen was gefrickelt. Der hat aber offensichtlich auch noch nichts rausbekommen. Also bis dahin, wenn über den NRW-Account getwittert wird, müssen wir das manuell nachtragen auf Facebook. War das denn eine Twitter-Funktion, die ihr genutzt habt oder irgendeinen so externen Dienst? Ich weiß es nicht mehr. Okay, weil irgendwie bietet das ja an. Yahoo Tubes, das ist irgendwie platt gewesen, glaube ich mal jetzt im Tag oder so. Also bei Twitter kannst du ein Häkchen setzen, das weiß ich. Also ich weiß, dass mehrere Leute, die technisch unbedarft sind, sich das bei Twitter eingerichtet haben, dass es nach Facebook geht. Das kann also nicht so schwierig sein. Ja, ich habe das bei mir auch, aber ich weiß jetzt auch nicht, was da so schief läuft. Also ich habe da jetzt allerdings auch nicht groß gesucht. Ist halt erstmal eine Info. Ich wollte Maltes da jetzt auch nicht zwischenfunken. Meiner Meinung nach ist das auch einfach nur ein Häkchen, was gesetzt werden muss. Und dann sollte es funktionieren. Warum das jetzt bei dem Account nicht mehr geht, keine Ahnung. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass es eine Facebook-Seite ist und kein Facebook-Account. Oder hat da jemand eine andere Idee? Nee, aber vielleicht haben die halt irgendwo was umgestellt und jetzt muss man es irgendwo nochmal neu bestätigen oder so. Aber es könnte wirklich daran liegen, dass es eine Facebook-Seite und kein Account ist, eventuell. Okay, letztes Thema, Eventskalender. Ja, da hatten wir immer mal hier das auch noch drauf gehabt, dass der, ich weiß nicht, damals glaube ich Engelbert oder was, einen angelegt hatte. In der Zwischenzeit habe ich einen gefunden vom Bund, von der Recherche. Da sind so einige Termine drin rund um die Piraten. Der ist nicht schlecht, den kriegt man auch bei Google rein. Und jetzt hat jemand gerade eben gepostet hier, wir haben doch einen, der ist aber leer. Da steht Pressemitteilungen, weiß ich nicht. Weißt du da was Neues zu Achim, dass wir irgendwie einen Kalender für uns haben mit so ein bisschen Vorwarnthemen? Nee, außer dem Account, den Engelbert mal irgendwann provisorisch angelegt hat, der aber noch nie in der Öffentlichkeitsarbeit hier besprochen wurde, weiß ich auch nichts. Hab das auch nicht so auf dem Schirm gehabt, das die letzten Wochen. Okay. Dann hast du mal irgendwo gesagt, du hättest irgendwo eine Adresse, wo sämtliche PMs aus allen Bundesländern oder sowas hingehen. Ist das richtig? Habe ich das recht im Kopf? Ja, gibt eine Liste Piraten-PMs. Weil die habe ich nirgendwo gefunden. Kannst du die irgendwo mal kopieren, reinsetzen oder so? Ich suche sie mal eben. Das wäre nett. So, einmal links im Chat. Cool, danke. Also auch als Info an alle anderen, wenn ihr Bock habt, abonniert die Liste. Da gehen also alle PMs, die auch an die Liste geschickt werden. Ich habe die halt in unseren Verteiler mit aufgenommen dann rein. Das geht jetzt. Also es kommen manchmal irgendwie am Tag 10 Stück und manchmal kommen 4 Tage gar nichts. Aber man hat halt einen schönen groben Überblick, was so in anderen Landesverbänden passiert, PM-technisch. Was machen wir mit dem Kalender dann? Wollen wir das irgendwie heute noch behandeln oder wollen wir da jetzt irgendwas vorbereiten? Oder will Engelbert irgendwas vorbereiten oder hat jemand anders eine Idee? Engelbert ist, glaube ich, gar nicht mehr da, ne? Nee, ich auch nicht. Also ich wollte halt nur einfach sagen, die von der Recherche gibt's, die kann man damit mit reinpacken. Ja, und sonst habe ich jetzt auch noch keine Idee. Also es gab sogar mal irgendwie vom Bundestag irgendwo eine, die man hätte mit reinpacken können. Es gibt auf der Fraktionsseite eine, die aber auch, glaube ich, nicht den aktuellsten Stand hat. Also auf unserer NRW-Piraten-Fraktionsseite. Ja, lass uns das mal irgendwie nächste Woche mit reinnehmen. Okay. Gut, haben wir noch was? Nee. Dann schließe ich in Rekordzeit die Sitzung, 22.46 Uhr und das trotz 223 Zeilen. Danke an alle. Ebenso. Wow, dachte, da hätten wir noch 14 Minuten gehabt. Wie später. Ja, wenn die es wirklich abdrehen jetzt, ne? Ab könnte passieren. Also die letzten Tage haben sie immer so circa 23.30 Uhr rum das Pad stillgelegt. Dann noch einen schönen Abend. Ciao. Gleichfalls, danke. Tschö. Jetzt sehe ich, der Flokuyo hat nochmal hier rein kopiert. Das ist jetzt erst der falsche Link, dann kommt einer zum Piraten-Streaming. Okay, weil es kann sein, also ich weiß nicht, ob Achim noch da ist, der Nichtraucherantrag, Positionspapier war aber schon auf dem ersten Dortmunder, ne? Also auf dem vor der Wahl. Nein, das Positionspapier war auf dem nach der Wahl, am 1. Juli am Sonntag. Achso, dann haben wir den ja doch. Ha. Ja, und das ist der Punkt 3. Zweiter Tag war das. Infosocke, kannst du eben kurz den Xtra-Tobi aufzeichnen, kicken? Okay, dann hat sich das natürlich doch geklärt. Dann ist das in einem ganz anderen Stream drin. Dann bin ich da von dem Falschen. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.